Wir schreiben Mitte Februar, am Bienenstand ist es noch ruhig, die Sonne hat aber schon ein wenig Kraft. Wir fliegen nach Linz zur Linzer Biene und sprechen über die Stadtimkerei und dann ins Burgenland über ein Community-Landwirtschaftsprojekt und nach Denver, Colorado zu einem Open-Source-Beehives-Projekt, ebenfalls Community, Bienen und das Wissen wollen, wie das Ganze funktioniert. Bienengespräch, die 10. Ausgabe. Lothar Bodingbauer begrüßt euch und ich bin zu Gast in Linz bei der Linzer Biene, bei der Katja. Hallo Katja. Grüß dich, Lothar. Und bei Bernhard. Grüß dich. Bernhard Riel und Katja Hintersteiner. Es geht in dieser Ausgabe um Stadthonig. Mhm. Und nachdem ihr eine sehr schöne Plattform habt im Netz, wo man Linz irgendwie mitkriegt, dass sich da was tut, bienenmäßig, bin ich zu euch gefahren. So einfach war das. Hm. Mitgebracht habe ich den Andreas Meislinger. Hallo Andreas. Servus. Den ich in der Eisenbahn getroffen habe und er hat ein paar Fragen über die Bienen, die ihn immer schon begleiten. Und er ist in der Nähe aufgewachsen, wo Georg Rendl gewohnt hat. Georg Rendl, Professor Georg Rendl, war mein Nachbar und er ist berühmt gewesen in den 30er Jahren durch seinen Bienenroman, der im Inselverlag erschienen ist. Ja. Ja, die Bienen faszinieren mich seit meiner Kindheit. Ja, und wir reden über die Stadtbienen und eigentlich wird man es ja nicht so wirklich trennen können, oder? Stadtbiene, Landbiene und gerade in Linz, wo man wirklich sehr verwoben ist mit dem Umland. Diese Unterscheidung wird die Biene selbst nicht sehr treffen, oder? Die fühlt sich bei euch wie im Land. Die Natur kennt keine Grenzen, ja, und macht vor der Stadt keinen Halt. Für uns persönlich gibt es diese Grenze auch nicht. Ja. Aber in dem realen Umfeld der Biene gibt es leider die Grenze zur industriellen Landwirtschaft. Ah, und die setzt dann tatsächlich bei der Stadtgrenze ein? Die setzt dort ein, dort wird sie intensiv betrieben und dort sind die Pestizide eine natürliche Grenze inzwischen geworden. So gesehen die Stadtbiene im geschützten Raum? Ja, mit all ihrer Diversität. Ja. Ist natürlich viel besseres Angebot erstmal an die Biene als eben diese Monokulturen in unserem Umland. Und ihr seid ja da in Linz von diesen Bergen umgeben, Röstlingberg, Freinberg bei der, Freinberg bei der Föst so rauf, irgendwie, wenn man da oben am Waldrand sitzt. Ist das Pfennigberg ist ja? Ist das schon außerhalb der Stadt jetzt oder ist das noch innerhalb der geschützten? Zum Teil ist das schon noch Linz-Raum, also gerade der Böstlingberg zum Beispiel, den würde ich schon noch sehr, ja, ländliche Stadt. Linz ist ja in dem Sinn keine so eine Großstadt wie Wien. Ja. Also ich würde das schon unterscheiden. Wenn man jetzt den Freienberg hernimmt, eher nicht. Also da geht es regional. Ja. Ja. Also wir haben am Pfennigberg drüben dann schon wieder Landwirtschaft und nach Leonding raus wieder konventionelle Landwirtschaft. Das muss man einfach regional fast schon betrachten. Ja. Und da sieht man sicher die Unterschiede, wobei wir in dieser geschützten Zone jetzt mit diesen Bergen, mit diesen Bergleins, die wir da haben, eigentlich keine Probleme haben, was jetzt da konventionelle Landwirtschaft betrifft. Mhm. Mit und Spritzmitteln und so. Mitten durch die Donau und viel, viel, viel Grün. Ist Linz eigentlich? Sehr grün. Sehr grün. Eine der grünsten so raus Städte eigentlich. Ja. Ja? Auch die ganzen Innenhöfe da, wenn man sich's anschaut, wenn man so eine Möglichkeit hat, wie wir jetzt da haben, so einen Innenhof sich anzuschauen. Ich meine, der ist jetzt kein Beispiel dafür, aber wir haben sehr große, sehr grüne Innenhöfe in Linz. Und schöne Parkanlagen, wir haben einen botanischen Garten hier. Mhm, also von dem her, wenn man ja die Biene grundsätzlich, sagt man, am Land braucht die wirklich einen Radius von diesen 2 Kilometern, manchmal 3, wo sie fliegen muss, dass sie was findet. Und wir haben Standorte von unseren Bienen, die sind 100 Meter voneinander entfernt, Luftlinie, oder vielleicht 150. Und die Bienen produzieren einen völlig anderen Honig vom Geschmack. Mhm. Und da merkt man, dass die Bienen sicher nicht die anderen besuchen und sagen, Servus Christi, was blöd denn bei dir unten, schauen wir mal. Sondern die haben das, was vor der Haustür wächst, das wird genommen. Da wird nicht einen Kilometer weiter geschaut, weil da drüben gerade eine wunderschöne Linde blüht. Wenn vor der Haustür was anderes da ist, fliegen sie nicht weiter. Stadthonig ist ja oft so ein Lindenhonig in Berlin zum Beispiel. Das ist bei euch in Linz auch. Auch. Ja, also vor allem der Sommerhonig ist ein Lindenhonig. Vor allem letztes Jahr. Ja. Einer unserer Standorte liegt ja ungefähr 200 Meter von hier entfernt am Nordturm des Linzer Mariendoms. Aha, also dieser, der große Dom, der ja. Dom, der große Dom, wo es oben eine Wohnung gibt, wenn man sich zurückziehen möchte. Ja, das ist Emeriten. Ja. Kabernäuschen. Ja. Kabernäuschen, genau. Ein sehr gut gehendes Format von 2009, als Linz Kulturhauptstadt war. Ja. Und letztes Jahr, 2013, kamen dann noch zwei Bienenvölker dazu, die dort ihr Dasein fristen. Oben? Oben am Nordturm. Warum gibt man was ganz oben rauf? Da müssen die ja noch rauffliegen. Na, sie sind schon auf der Höhe der umliegenden Dächer. Ach, und so hinter den Dächern sind dann die schönen Innenhöfe, die wir erwähnen. Und tatsächlich ist es ja bei den Bienen so, dass sie ja von unten aufsteigen müssen, ja, um dann von oben sich ihr Gebiet zu erfassen und herauszufinden, ha, da blüht was, und dann fliegen sie runter. Und das haben wir natürlich da gar nicht, weil die sind dann gleich auf der Höhe, sehen, wo was blüht, und direkt vor ihrem Ausflugsloch haben sie eine riesengroße Linde. Mhm. Und wenn die blüht, ja. Wo genau, fliegen sie in die Linde rein. Auf welcher Höhe ist das noch einmal beim Dom? Auf circa 9 Meter. Also praktisch, da gibt es so ein kleines Geländer und dahinter. Einen Vorsprung, und dort, ja, kann man sehr gut imkern. Also, mhm, die Bedingungen sind gut. Ja. Und weil du den Lindenhonig erwähnt hast, die zweite Schleuderung vom Mariendomhonig, mhm, war eine sehr geschmacksintensive Lindenblüte. Wann ist diese zweite Schleuderung? Die war heuer Ende Juni. Mhm. Letztes Jahr. Also, ja, genau. Ja. Ich denke noch im Bienenjahr 2013. Und am Landestheater, das gibt es ja bei euch auch? Das sind nicht wir. Aber gibt es auch Bienen? Gibt es auch Bienen, ja. Mhm. Es gibt tatsächlich also in Linz mehrere Stadtbienen, und die Linzer Biene, ja, darüber werden wir noch reden, was, mhm, das genau eigentlich Konzept der Linzer, mhm, Biene ist, weil sie immer ein bisschen mehr ist wie nur Imkern, genau. Ja, jedenfalls. Mhm. Ich würde ganz gern, Katja, vielleicht noch das ein bisschen beschreibst, und auch Bernhard, wie ihr zur Imkerei gekommen seid. Wie hat das angefangen? Bei mir war es einfach, wir kamen aus einem Kurzurlaub aus Udine zurück. Alter, 17? 2012. Okay, da, also es war vor wenigen Jahren. Richtig, mhm, ja. Ich bin an die Arbeit gegangen, die Kinder haben gespielt, die waren froh, dass daheim bei den Spielsachen waren. Und mein Mann hat unten im Fernsehen einen Bericht gesehen über das Bienensterben. Und da kam auch raus, dass die Bienen ja nicht nur aufgrund der Varroa und anderer Krankheiten und Pestizide sterben, sondern einfach schlicht und ergreifend auch deswegen, weil die Imker sterben. Und wenn kein Imker mehr da ist, um Bienenvölker zu betreuen, dann nehmen die Bienenvölker einfach auch ab. Und er ist raufgekommen zu mir ins Büro und hat gesagt, ich werde Imker. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sicher nicht, ich bin die Biologin da im Haus. Das mache jetzt ich. Und dann sind wir gleich, weil ich ja vor dem Computer saß, um zu arbeiten, gleich ins Internet gegangen und haben gesehen, die aktuellen Kurse vom Landesverband sind schon am Laufen, und es war kein Platz mehr. Und dann haben wir durch Zufall gesehen, dass es einen Imkerverein gibt im Umland von Linz, in Eidenberg oben, und der hat erstmals angeboten, Imker auszubilden über ein Projekt, das über eine deutsche, sehr bekannte und tolle Professorin von der Ruhr-Uni Bochum, die Pia Aumeier, die hat das Konzept entwickelt. Und der... Ein Ausbildungskonzept. Ein Ausbildungskonzept, genau. Und der Obmann von dem Imkerverein, der auch Mitglied bei oder ein Gesellschafter von der Linzer Biene ist, der Manfred Pointner, der hat das gesagt bei seinem Verein, sie brauchen Nachwuchs, und er bildet jetzt Imker aus. Er war bei uns schon einmal Korrespondent. Er war schon mal kurz schon erzählt da, genau, von seinem, richtig, Bienenstand draußen. Genau, ja, genau, genau. Und da habe ich mich angerufen, und er hat gesagt, der erste Termin war schon, aber du kannst gerne nur dazukommen, und so kam ich dazu. Und Biologin wird man? Aus Leidenschaft. Da muss man immer dazu fragen, welche, ja, Biologin, also was ist das für? Ich bin eigentlich studierte Ökologin, ja, und habe dann auf der BOKU noch den Doktor gemacht in Waldökologie, mhm, und arbeite jetzt auch als freiberufliche Ökologin, mhm, in Linz. Als freiberufliche Ökologin, da wird man wahrscheinlich bei Projekten beigezogen, Expertise abzugeben, Gutachten zu schreiben, also so ein bisschen Ziviltechniker-Bürogeschichten, ist das so? Nein, weniger. Also ich mache sehr viel Vortragstätigkeiten und ab und zu natürlich Begutachtungen von Standorten, weil man allein über die Pflanzen schon sehr viel aussagen kann, über den Boden darunter. Ja. Wer auch immer das braucht. Ja, manche Leute fragen mich einfach, ich habe so eine schöne, toll blühende Wiese, ist das jetzt ein besonderes, soll ich schützen, bevor ich da zum Beispiel einen Pool hinstelle? Und dann schaue ich mir die Pflanzen an und sage dann ja oder eben nein, leider nicht. Mhm. Ja? Mhm. solche Sachen zum Teil auch natürlich. Mhm. Und 2012 war praktisch diese Einschulungsphase? War mein Startjahr mit dem Imkern, wobei das Schöne eben bei diesem Probeimkern, wie er es nennt, was wir jetzt als Linzer Biene ja auch anbieten, diese Kurse in Kooperation mit der VHS Linz, die da sehr interessiert sind und uns unglaublich unterstützen, muss ich an der Stelle sagen. Da lernt man das Imkern eigentlich so, wie man das Autofahren lernt. Das ist mein Beispiel immer. Ja, früher ist man zum Bürgermeister gegangen, hat gesagt, ich mag ein Auto fahren, dann hat man einen Führerschein gekriegt und dann ist man gefahren. Vor 70, 80 Jahren. Und bei den Imkerkursen, bei den klassischen, ist es ähnlich. Man kriegt unglaublich viel Theorie hingeschmissen und beim letzten Mal darf man einen Imker zuschauen, wie er einen Stock aufmacht. Und dann sagt dann, jetzt bist du Imker und die Hälfte verzweifelt und traut sich nicht drüber. Vor allem junge Menschen, die mitten im Berufsleben stehen. Ein Pensionist, ja, der macht das gemütlich, der hat einfach Zeit. Und beim Probeimkern ist es so, oder auch bei unseren Schulungen, Lust auf eigenen Honig, man macht zuerst eine Stunde Theorie und dann geht man gleich zu den Völkern und macht auf. Erstens findet man da gleich einmal raus, habe ich eine Bienenstichallergie, träume ich überhaupt drüber? Und die ersten Umfallen, die machen, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr viele kenne, die sie die Ausrüstung gekauft haben und du weißt selber, wie, dass das doch ein wenig was kostet und dann haben sie die Stöcke daheim stehen, werden dreimal gestochen, sind geschwollen und gehen nicht mehr zum Bienenstock, weil einfach die Angst, wieder gestochen zu werden und dass die Schwellungen wieder stärker werden, da ist. Ja, und dann hört man auf damit. Mhm. Und das natürlich vorher gleich nach der ersten und Theorie. Und so kann ich das einfach in diesem einen Probejahr herausfinden, traue mich drüber, und ich, also ein Ei zu sehen, einen Stift zu sehen oder ein Bild davon zu sehen, sind zwei Paar Schuhe. Ja? Stift, Andreas, sind die Eier, die Königin stiftelt. Das habe ich schon gelernt. Ja. Und so einen Stift einmal zu erkennen, ist nicht leicht. Und der Imker, wenn der einem aber so ein Brutnest zeigt und sagt, da ungefähr in dem Raum musst du einfach suchen. Und dann auf einmal hat man dieses Aha-Erlebnis, man hat es selber gesehen. Mhm. Und man imkert im Jahreslauf der Biene einfach mit und versteht dann, warum man etwas tut. Und nicht, wenn ich jetzt im Winter Ausbildung mache, rein theoretische, und dann im Frühling stehe ich da, habe meine eigenen Bienenvölker und oh, was mache ich jetzt? Find's einen sanfteren, einen einfacheren und wahrscheinlich effektiveren Weg, zu imkern zu lernen. Und das ist sehr überlegt. Ja, es ist völlig durchdacht. Es sind 20 Jahre Berufserfahrung von dieser Professorin dabei natürlich. Ihr Aumeier. Genau. Mhm. Bernhard, du hast zuerst ganz beiläufig gesagt, das Wort Format. Am Dom wurde ein Format gemacht. Ja. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass du dich in einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen bewegst, aber ich weiß nicht welche. Weil wer sagt praktisch, da wurde ein Format geschaffen? Bist du im Veranstalt? Nein. Du bist Architekt. Ich bin Architekt und Projektmanager, aber eben auch seit einigen Jahren Prozessbegleiter. Das heißt, ich rege und organisiere und leite Prozesse, vor allem in ländlichen Gemeinden, wie dort durch Miteinander gestaltet werden kann, gemeinsam gestaltet werden kann, an der Zukunft, an der gebauten Zukunft, aber eben auch schützend an der nicht gebauten Umgebung. Was bedeutet das schützend? An der nicht gebauten. Ja, Landschaft hat einen großen Wert, wird oft nicht erkannt und da muss man drüber reden. Also es lohnt sich auch durchaus mal nicht zu bauen. Obwohl das eigentlich meine ureigentliche Profession ist, des Architekten zu gestalten, zu bauen, ist es einfach auch wichtig, zum rechten Zeitpunkt eben auszusprechen, dass es sich auch lohnt zu erhalten. Und das kann auch Natur sein. Der Architekt, der also auch nicht baut. Ja, also bei mir gehen sehr oft sogar Empfehlungen zum Nichtbauen. In diese Richtung. Wie bist du zu den Bienen gekommen? Ich wohne mit meiner Familie am Auberg. Das ist der untere Abschnitt des Pöstlingberges. Mhm. Und das ist sehr, sehr ländlich letztendlich. Es ist an der Stadtgrenze in Linz sehr, sehr grün. Und in dieser Siedlung, in der wir wohnen, lebt ein Imker bis 2012, der dann allerdings leider wegzog. Altersbedingt und ja, er war dann alleinstehend und hat sich eine Wohnung gesucht im Süden von Linz. Seine Imkerstände waren verwaist und ich habe ihn gefragt, ob er mich eben als Nachfolger nehmen möchte. Sein Umzug war allerdings dann so abrupt, dass mein Wunsch, ihn als Paten die ersten Monate noch zur Hand zu haben, nicht in Erfüllung ging. Und ich habe mich dann an den Landesimkerverband gewendet und die haben mir dann empfohlen, eben auf der Homepage mal nach einem Verein zu suchen, der mir helfen könnte, auch mein erstes Volk zu bekommen. Mhm. Und da bin ich durch Zufall, bei mir war es Zufall, auf dem Manfred Pointner eben aus Eidenberg. Mhm. Das ist circa 10 Kilometer nördlich von Linz, eben direkt am Land gestoßen. Und er hat mir das erste Volk überlassen und gleich gesagt, dass es da ein sehr gutes Format gibt, nämlich das Probeimkern, was mir überhaupt nichts gesagt hat. Und ich habe mich einfach darauf eingelassen, wie auf viele andere Dinge auch, und habe es einfach mal auf mich einwirken lassen und war eigentlich vom ersten Kursmodul, das war noch im selben Monat, praktisch 3 Wochen später nach meinem Wunsch, war das eigentlich schon angeboten und hat mich natürlich sehr begeistert, weil die Ausgeglichenheit zwischen Theorie und Praxis gegeben war. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass eben von Anbeginn an das nicht auseinanderklafft, sondern so wie natürlich im Jahreskreis eben die Aufgaben auf den Imker zukommen, gelehrt werden. Und du hast dann den Bienenstand wieder beleben können? War der jemals verwaist? Oder? Ja, also es waren keine Bienen mehr da. Mhm. Und ich habe dann neue Stöcke angeschafft. Ich habe nach wie vor den Standort. Der befindet sich in der Nähe des Tiergartens Linz. Und dann habe ich eben, als dieser Probeimkerkurs nach einem halben Jahr zu Ende war, wir waren der erste Jahrgang. Ja, und wir waren so entflammt. Und ja, wir denken in Projektarbeiten. Wir haben viele Projekte. Die meisten sind natürlich in meinem Fall künstlerische Projekte. Deshalb habe ich auch das Eremitenstüberl von 2009 erwähnt. Das war eben auch von Kollegen entwickelt worden. Sehr erfolgreich. Und dann kam es dazu, dass wir einfach den Willen hatten, mehr draus zu machen, als nur an unseren Standorten hier 2 Völker und da 2 Völker zu betreuen und eigentlich nicht mehr draus wachsen lassen, weil wir haben schon gesehen, dass da ein großes Bedürfnis da ist. Wir waren zu einem Zeitpunkt an der Gründung der Linzer Biene, die anfangs eine Interessensgemeinschaft war, kein Verein, keine Gesellschaft. Es war einfach nur eine Interessensgemeinschaft, unsere Ziele öffentlich zu machen, unsere Botschaften öffentlich zu machen und das geschah eben Ende 2012. Im August oder September irgendwann haben wir ein letztes Treffen gehabt von der Gruppe. Und das hat von diesem Probeimkergruppe. Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wir sind die 2 Linzer aus der Gruppe. Wir müssen irgendwie mehr machen, als wir. Eigentlich wollten wir ja beide nur Bienen daheim haben. Mhm. Ja. Weil es keine mehr gegeben hat in Linz. Also bei uns im Garten nicht mehr, bei dir natürlich durch den Imker, bei uns im Garten keine Bienen mehr. Und dann haben wir gesagt, wir machen mehr draus. Ja, mehr draus. Also ich finde das schon sehr interessant. Und ich würde nochmal nachfragen, das Wort Format, wer verwendet das? Welche Gruppen von Menschen? Künstler. Ja, also es ist auch ein soziokulturelles Format, würde ich mal sagen, weil wir vermitteln wollen. Und das war eben das, was ihr, weil ihr dann miteinander geredet habt, was machen wir? Vermitteln. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Warum macht man das? Also bevor der Landwirtschaftsminister Berlakovic in Bedrängnis kam mit den Neonicotinoiden, die uns nebenbei einen unheimlichen positiven Schub und auch mediales Interesse gebracht haben, haben wir eigentlich schon im Wesentlichen die Linzer Biene als ein Vermittlungsformat entwickelt, das auf einer Homepage, aber eben auch durch Vortragstätigkeit der Katja vor allem, aber auch durch die praktische Arbeit und den Verkauf unseres Honigs an die Leute herangeht. Und die Idee war immer, zu jedem Honig auch die Information zu geben, wir Imkern in der Stadt und nicht so, wie wir es eben dann 2012 noch erfahren haben von vielen Linzer Imkern, dass sie eher eigentlich in den Stadtratbereich eben gehen mit ihren Stöcken oder am Land irgendwo weiter weg ihre Stöcke haben. Und das ist natürlich, je weiter man weg ist von zu Hause, ist es schwieriger, wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll die Stöcke zu betreuen. Weil wenn man hinfahren muss, ständig mit dem Auto. Und es gibt wirklich in Linz Standorte, die sind extrem Varroamilben belastet. Das ist sehr mühsam für die Imker. Und da muss man eigentlich nach den besten zeitgemäßen Methoden mit den Bienen arbeiten. Und wir arbeiten biologisch. Es gibt eben auch durch die Pia Aumeier beflügelt sehr gute biologische, sanfte Methoden, mit den Bienen umzugehen. Also die Chemokeule, die synthetische, muss man nicht auspacken. Es geht auch darum, aber dann dieser älteren Generation, alteingesessener Imker, eben auch dazu zu bewegen, sich die neueren Methoden, die schonenderen, biologisch, ökologisch sinnvolleren Methoden eben anzueignen. Aber wir haben auch gemerkt, letztendlich spricht unsere Vermittlung vor allem die Neuimker, die Jüngeren an. Und auch die Linzer Bevölkerung, die einfach nach wie vor dieses Biene-Meier-Feeling hat. Ja? Also egal mit wem ich rede, der jetzt keine Ahnung hat von oder keine weitere Ahnung von Biologie, die haben alle nach wie vor das Bild, die Drohnen bewachen den Stock. Sind faul? Natürlich, es gibt den faulen Willi, aber eigentlich bei der Biene Meier ist es ja so, dass die Drohnen, diese männlichen Großen mit den Speeren, stehen sie da und bewachen den Eingang vom Bienenstock. Und da mal mit dieser Meer aufzubrechen und zu sagen, wie rennt es eigentlich ab in einem Bienenvolk? Und dass eigentlich die ganze Arbeit die Arbeiterinnen erledigen und das Bild des faulen Willi tatsächlich stimmt, ja. Für alle Drohnen. Beziehungsweise man halt nicht genau weiß, wofür sie letztlich sind, weil sie haben ja irgendeinen Nutzen, weil sonst wären sie nicht da. Es gibt da jetzt schon sehr gute Untersuchungen, wo man sagt, dass die Drohnen durchaus auch eine wärmende Funktion für die Brut haben, weil sie doch sehr mächtig und groß sind und natürlich auch gescheit viel Temperatur abgeben können. Also sie sind nicht nur zum Begatten da und zum Ausfliegen aus die Drohnen auf die Drohnenplätze, aber tatsächlich durch dieses keine Stocktätigkeiten zu erfüllen und auch kein Futter zu bringen, sondern sogar gefüttert werden zu müssen, sind es natürlich dann für die Wintermonate absoluter Ballast. Darum werden es natürlich bis auf wenige beseitigt, weil es unnötige Esser sind. Ja. Und die Linzer hat das interessiert, was da jetzt genau ist? Nicht nur hat, sondern nach wie vor. Ach so, okay. Also, interessiert sie es, ja. Merke bei Führungen im Botanischen Garten, wo ich ja auch immer zu den Bienenstöcken gehe und immer erkläre, was da passiert. Von den Kindern bis zu den Erwachsenen hinauf interessiert sie es und haben alle eigentlich keine Ahnung. Auch dass Nektar zu Honig umgeformt wird, wissen die Leute eigentlich nicht. Das sind aber so basale Dinge. Aber mir geht es um viel mehr. Als Ökologin geht es mir zum Beispiel auch darum, den Leuten bewusst zu machen, gefüllte Blüten sind wunderschön anzuschauen. Aber bringen der bestäubenden Insektenwelt null. Gefüllte? Blüten. Was sind gefüllte Blüten? Zum Beispiel eine Pfingstrose. Gibt es die ganz ursprüngliche, wunderschöne Pfingstrose, die halt innen dann gelb leuchtet. Und da habe ich dann die Staubpackerl, also die Pollen und natürlich die Nektarien. Und gefüllte Blüten, da werden die Geschlechtsanteile der Pflanze, sprich Pollen und Nektarien, aber in dem Fall vorwiegend die Staubbeutel, die werden umfunktioniert zu Blütenblättern. Durch Zucht? Durch Zucht. Man kann aus den Staubbeuteln, kann man einfach, denen kann man sagen, du wirst jetzt ein Blütenblatt. Und dann sind es diese wunderschönen weißen Blütenblätter zum Beispiel inmitten einem rosaroten Blütenmeer. Ja, und das schaut natürlich toll aus, hat aber für die bestäubende Insektenwelt überhaupt keinen Wert mehr. Dann natürlich die ganzen fremdländischen Pflanzen, wo ich als Ökologin ein bisschen ein Problem habe, wo ich sage, warum müssen wir uns so viele fremdländische Pflanzen reinholen, die, also Neophyten sagt man dazu, die sehr viele heimische Arten verdrängen. Auch das nehme ich immer mit hinein ins Boot, weil die auch wieder Probleme machen können. Sprich Schädlinge, wo wir dann wieder arbeiten müssen mit Schädlingsbekämpfungsmittel. Buchsbaumzünsler ist das beste Beispiel. Jetzt geht die Biene trotzdem, wenn der Buchs blüht, auf den Buchs, den ich aber behandelt habe gegen den Buchsbaumzünsler. Gibt Schwierigkeiten einfach in die Richtung. Und das sind so Dinge, auf die ich aufmerksam machen möchte auch im Rahmen. Also die Biene ist ja ein Botschafter. Die Honigbiene, mit der wir arbeiten, ist ein Botschafter eigentlich für die 700 Wildbienenarten, die wir in Österreich haben. Mhm. Ja. Und Sympathieträger, damit auch ein sehr guter Botschafter, wenn er den Platz wenn man kriegt. Wenn man den Leuten sagt, dass die Biene jetzt nicht gestochen hat, sondern es war tatsächlich eine Wespe. Weil das Bild ist nach wie vor einfach ganz stark da. Ja. Was? Welches Bild? Dass die Bienen stechen und dann kriege ich ganz oft, also bei Kindern fällt es mir oft auf. Ja, die sagen dann, unter unserer Terrasse ist ein Bienenstock und der sticht uns beim Mittagessen. Mhm. Und dann komme ich dorthin und dann sind es Erdwespen. Aha, also man muss schon unterscheiden. Ja. Und dann gibt es natürlich dieses Bild immer noch, Bienen stechen. Mhm. Ja. Auch damit muss man arbeiten und die Leute aufklären. Mhm. Was mich schon sehr, weil wir haben einen Prozess an dieser Geschichte. Also ihr seid beide aus einer Richtung, die den Zustand, den man gerne hätte, wo alles in Ordnung ist, wo man alles weiß und eigentlich nicht als das Ziel sich so sehr wünschen, dass schon da ist, sondern ihr sagt beide, das ist ein Prozess, es wird daran gearbeitet. Ja, es hat schon was Weltverbesserisches, aber wir brechen es runter auf Step by Step. Also wir machen das schon in unseren Möglichkeiten. Wir machen es einfach mal. Ich habe mich drauf eingelassen. So intensiv wird, oder? Ja, und dass wir uns dann ein bisschen die Latte recht hochgesteckt haben, das kam auch erst später. Und dann haben wir uns auch vergrößern müssen, weil wir es einfach zu zweit nicht mehr gepackt haben. Ja. Wir haben uns vergrößert, weil es im Team einfach viel besser geht. Die Talente jedes Einzelnen kann man viel besser zu viert in dem Fall eben einbringen. Und wir sind sehr froh, dass wir von 2 auf 4 gewachsen sind. Ja, wogleich meine gendermäßige 50-50-Variante dann zu einem Viertel wurde. 75 zu 25. Warum der Andreas, finde ich, sehr gut in diese Runde passt, ist, weil er auch an diesen Prozessen interessiert ist. Mhm. Er arbeitet seit jetzt 20 Jahren an der Verwirklichung einer Geschichte, das heißt Haus der Verantwortung, wo es darum geht, jungen Menschen, aber auch Menschen, die in irgendeiner bestimmten Situation sind, das, was man üblicherweise sagt, ist ein Zustand, ist sehr verantwortungsvoll. Aber das ist ja eigentlich ein Prozess. Was heißt Verantwortung? Das ist ja nichts. Ich würde übrigens gerne im Haus der Verantwortung dann auch Bienen oben haben, im Braunau am Inn. Aber die Frage, die mir jetzt schon lange durch den Kopf geht, die sind Bienen so domestiziert, dass sie nicht mehr frei leben könnten? Weil du hast von Wildbienen gesprochen. Unsere normalen Bienen, die ihr habt, können die nicht einfach hinausfliegen und sagen, wir machen uns jetzt selbstständig? Jein. Also wir haben das glaube ich am besten, du erwähnst das mit dem Mariendom. Am Mariendom gab es, bevor ich letztes Jahr 2 Stöcke aufgestellt habe, bereits ein wildes Volk. Das gab schon der Steinmetz vom Dom. Der Dom hat ja eine Dombauhütte, ganz toll, gibt es nur ganz wenige in Europa. Der Steinmetz hat eben gesagt, dass da schon seit einigen Jahren ein Erfolg lebt. Das ist sicher ein Schwarm, der irgendwo abging, vielleicht aus dem Botanischen Garten, der relativ nahe ist. Und hat sich auch, da ging dann von diesem Schwarm letztes Jahr noch einer ab. Man kann also sagen, am Dom lebt jetzt ein wildes, leben zwei wilde und zwei betreute Völker. Und das, ist das Risiko des nicht betreuten Volkes ist prinzipiell das, dass es gegen die Varroa-Milbe keine Strategie hat. Es gibt in Europa einige wenige Gegenden, wo es Völker geschafft haben, resistent gegen die Varroa-Milbe zu sein, sich dagegen zu wehren. Diese Milbe wurde vor, denke ich, zwei Jahrzehnten aus dem asiatischen Raum eingeschleppt. Ein bisschen länger, aber. Es gibt die Imker denken in der Zeit vor Varroa und nach Varroa, Andreas. Ja, ist klar, das ist die große Katastrophe. Und wenn man nichts tut, ist es echt. Wenn man nichts tut, dann sind sie der Natur überlassen und aller Voraussicht nach wird es kein gutes Ende nehmen. Weil die anderen Belastungen ja auch noch da sind. Die anderen Pestizide, jetzt vielleicht in der Stadt weniger, aber am Land sind die auch noch von der anderen Seite da. Und auch die Futterknappheit, die Blütenarmut, die bedingt durch die industrielle Landwirtschaft gegeben ist, führt dazu, dass es heuer zum Beispiel, oder also 2014, eigentlich nur noch Waldhonig gab in weiten Bereichen am Land. Und was nur dazu kommt, ist Varroa, ist nicht mehr Varroa. Früher war es einfach nur die Milbe. Mhm. Jetzt hat die Milbe mittlerweile selber genug Viren und transportiert diese Viren über das Aussaugen des Blutes natürlich in den Wirtskörper der Biene. Und somit haben die Bienen auch mittlerweile sehr starke Virenbelastung. Und dann Krankheiten, die daraus die Folge Richtig, sind. Richtig, genau. Also das ist jetzt einfach in den letzten Jahren noch dazu gekommen. Du hast neun Völker, hast du erzählt, und weißt nicht genau, also einige haben es nicht geschafft. Ich habe einen Standort, also ganz spannend bei mir ist die Neubesiedlung von neun Standorten, wo natürlich im Umland zum Teil schon Imker sind. Sehr lange Zeit. Und dort ist die Virenbelastung, also die Varroa-Belastung, immer sehr hoch. Und als verantwortungsvoller Imker dünnst du damit im ersten Jahr die Varroa aus. Moment, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich versuche es. Also du möchtest einen neuen Standort haben. Genau, ich habe voriges Jahr wir haben einen ganz sensationellen Paten gefunden mit dem Herrn Wiblinger aus Steyrek. Der einfach gesagt hat, er möchte, also witzig angefangen hat so, ich habe mir dort ein Auto gekauft bei ihm. In Steyrek? In Steyrek, beim Wiblinger. Das ist auch nicht weit weg. Nein, es ist über die Autobahnbrücke einmal drüber, also ich bin in 10 Minuten dort. Aber Wiblinger, das kenne sogar ich, das ist einer, da kauft man Autos. Ja, genau. Und er ist unglaublich sympathisch, ohne jetzt viel Werbung machen zu wollen. Mhm. Das ist ein Mensch, der eigentlich in einer Branche arbeitet, wo es um größer, schwerer Autoabgase wurscht, ja, große Boliden geht. Statussymbole. Statussymbole natürlich auch. Sicherheit, muss man auch sagen. Ja. Die gefühlte Sicherheit. Ja, wobei sitzt. Ich habe einen Fiat 500 CC gekauft, also der hat keine gefühlte Sicherheit. gelb, ja. Gelb. Das ist unsere Linzer Biene geworden. Das ist auch unser Markenauto quasi. Da ist auch die Biene drauf. Wirklich? Mhm. Also außen noch gezeichnet? Also ja, so unser Logo ist drauf. Ah ja, okay. Mit der ganzen Silhouette, aber halt ohne die Standorte. Ja. Und wird auch sehr viel beachtet. Also die Leute fotografieren sich viel ab, die Biene. Und ich wollte eigentlich nur das Auto dort kaufen. Und dann haben wir den gefragt, wie schaut es denn eigentlich aus für Gewerbetreibende? Ist sowas überhaupt interessant? Und er hat gleich gesagt, ja unbedingt, ich will drei Völker. Und dann haben wir am Dach von seinem Autohaus Völker installiert. Und in Steyrek gibt es in der Umgebung sehr viele Imker. Und ohne jetzt denen nahe treten zu wollen, der Standort ist sehr virenverseucht gewesen. Und trotz der vielen Maßnahmen, die ich gesetzt habe, es war einfach im Juni schon so, dass ich am Tag über 100 Varroen gehabt habe, Anfang Juni. Und ich habe dann gleich massiv angefangen, die zu behandeln, die Völker, aber ich habe es halt nicht geschafft an dem Standort. Das ist die Geschichte, dass man eben nicht unabhängig da allein seine guten Sachen macht mit seinen Bienen, wo alles funktioniert. Es kommt auf die Umgebung drauf an, wie, was da dann Neues herbeikommt oder man wie man ihm austeilt. Ja, total. Wir haben es heuer gesehen, letztes Jahr gesehen beim Einfüttern im Herbst, dass wir angerufen worden sind vom Urveraner Jahrmarkt, von einer Budenbesitzerin, die dort vor Ort Schokoladenfrüchte machen und Schaumrollen aktiv dort machen. Und sie haben gesagt, sie haben ständig Bienen herinnen. Und sie haben beim Imkerverein angerufen und wir haben ja am Rathaus, das ist ja direkt in der Nähe des Geländes, haben wir Bienen. Und haben dann gleich gesagt, ja, ist in Ordnung. Wir glauben zwar nicht, dass es unsere Bienen sind, wir geben es weg und haben es gleich am selben Tag noch weggegeben. Weil das Bienenvolk war eigentlich eingefüttert. Es war eine Beschwerde praktisch. Ja, ja. Mhm. Also sie war sehr nett. Aber sie hat gesagt, das ist halt blöd, weil sie halt mit Lebensmitteln arbeiten. Die können ja den Leuten keine schokolierten Bienen da. Mhm. Ja? Und das haben wir auch völlig verstanden, haben unser Volk weggegeben. Mit dem Ergebnis, dass aber immer noch Bienen dort waren und wir dann draufgekommen sind, das waren nicht unsere Bienen, was für uns auch eigentlich logisch war, weil wir schon seit Jahren am Rathaus die Bienen hatten und die Bienen noch nie zum Urveranermarkt geflogen sind. Es waren tatsächlich andere Bienen eines anderen Imkers. Und Bienen, du weißt es selber, wie es ist, wenn sie es Räubern anfangen, wenn die Tracht aufhört, dann wird es scheußlich. Und diese Räuberbienen haben, ist halt einfach auch ein schlechtes Aushängeschild, ja, von einem Imker, wenn man was falsch macht, weil man zur falschen Zeit einfüttert und dann Räuberbienen produziert. Man muss dieses Volk des Räubers sofort wegstellen. Und die Wiblinger Bienen sind dem Raub zum Opfer gefallen dann? Nein, der Varroa. Ah, der Varroa, ja. Okay. Wildbienen, zieht es die auch in die Stadt? Es ist ja so, dass immer mehr Wildtiere irgendwo die Stadt interessant finden. Ich finde es so faszinierend, wie die Tauben überall vordringen, ja, und mitten in den Hauptbahnhof in Wien hinein. Wildbienen, finden die Stadt auch toll? Gibt es Wildvölker in Linz oder in anderen Städten? Ja, da muss man differenzieren. Wildbienen bilden keine Völker, bis auf Hummeln und der Honigbiene sind alle anderen Völker keine staatenbildenden Insekten. Also alle anderen Wildbienen keine staatenbildenden Insekten, sondern Solitärbienen. Ob es jetzt die Mauerbiene ist oder die Hornbiene oder die... Die Wildbienen leben allein? Mhm, sind solitär. Und dafür gibt es diese berühmten Insektenhotels, die wir bauen, weil wir unsere Gärten so zusammengeräumt haben und so sauber gemacht haben und den Bienen eigentlich, den wildlebenden Bienen, diese natürlichen Nistplätze eigentlich genommen haben. Darum machen wir jetzt Insektenhotels, damit sie wieder ihre Möglichkeiten finden, Eier dort abzulegen oder auch zu überwintern. Und diese Solitärbienen, Wildbienen, kommen die in die Stadt? Natürlich, ja. Ja. Fällt es auf, mehr oder viel? Oder? Hat mit dem Angebot an den Blüten zu tun, an den Blütenpflanzen zum Teil und natürlich an den Nisthilfen. Also wenn ich ihnen jetzt keine Nistmöglichkeit anbiete, werden sie kaum kommen. Ich habe zum Beispiel sehr viele natürliche Bereiche, aber auch Nistplätze, diese Insektenhotels einfach im ganzen Garten aufgehängt, hingestellt und dann kommen sie schon. Es gibt ja auch Wildbienenarten und darum ist ja die Honigbiene eigentlich die Botschafterin für alle, weil wir ja über 700 verschiedene Arten haben und der Laie eigentlich keine Unterscheidung treffen kann. Der kennt vielleicht nur 3-4 Hummelarten und es gibt offiziell 40. In Österreich. Und viele Wildbienen sind spezialisiert auf einzelne Pflanzen, die wirklich nur zum Beispiel im März, April blühen. Dann ist diese Wildbiene da. Und das restliche Jahr ist sie nicht mehr vorhanden. Sieht man sie nicht. Man sieht sie nur in diesem kurzen Fenster. Ja? Außer Blüten finden Bienen in der Stadt nichts interessant. Das ist ihre einzige... Das ist eigentlich ihr Interessensgebiet. Ich meine, bei der Honigbiene natürlich nicht, weil die auch am Honigtau, also überhaupt an Sekreten auch saugt. Also die holt sich halt dann von der Blattlast zum Beispiel den Tau. Das ist ja der berühmte Waldhonig zum Beispiel. Wobei natürlich die große Frage ist, was wissen wir darüber, über das Bewusstsein, was Bienen wirklich wollen? sind die immer noch so in der Vorstellung der Imker Automaten, die halt einfach das machen? Oder haben sie doch ein, vielleicht auch so etwas Ähnliches wie ein Bewusstsein, dass sie sich schon auch Dinge überlegen? Oder was wissen wir über die Bienen eigentlich? Was geht in einer Biene vor sich? Also der ureigenste Instinkt, der bei jedem Lebewesen auszumachen ist, ist der Reproduktion. Der Arterhaltung. Wo ist da der Unterschied? Reproduktion heißt, ich möchte meine Gene weitergeben, also verpflanzen. Überleben, neue Kinder, damit man einfach am Leben bleibt, ja. Als Familie. Na, als Gattung, als Art. Das ist die Reproduktion. Praktisch. Es gehen ja viele Reproduktion heißt Kinder kriegen Fortpflanzung. Tote ersetzt. Ja, also einfach ja. den genetischen Code von sich selber weiterzugeben an so viele Nachkommen wie möglich. Weil man ja Löwe. Stirbt. Dieselbe Existenz ja. ist oft, wie es ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, ist irrelevant, sondern die Nachkommenschaft ist relevant. Mhm. Viele sterben ja nach dem Akt der Reproduktion. Ja. Und Arterhaltung, was ist das was Zweites? Was bedeutet Arterhaltung? Die Reinheit sicherlich. In der Tierwelt ist es ja auch so, dass diese Reinheit in der Reproduktion eigentlich programmiert zu sein scheint. Weil es nicht anders geht, praktisch. Weil wenn ich ein Esel bin, dann kann ich mich nur mit einem Esel paaren. Nein, da gibt es ja Affen. Diese Hybriden. Naja, aber ich habe ja zum Beispiel Esel mit Pferd. Ach, das gibt es ja wieder, und genau. Esel mit Zebra. Aber die sind dann steril. Aber die sind dann steril, ja. Und können sich nicht fortpflanzen. Genau. Und das ist irgendwie in dem Programm drinnen, dass es eben eine Reinheit anders da offenbar von der Natur abverlangt. Ja. Das klingt jetzt schon sehr mechanisch. So. Ja. Wie man ja auch die Vorstellung gehabt hat in der Aufklärung, Immanuel Kant, der Martin Balluch kritisiert es sehr stark. Der ist ja davon ausgegangen, dass auch Hunde, dass sehr intelligente Lebewesen im Endeffekt mechanisch funktionieren. Ja. Jetzt wissen wir inzwischen, wir haben uns die Gehirne genau angeschaut, dass sie Empathie empfinden können, dass der Hund, der Hundeliebhaber sich das nicht nur einbildet, dass der Hund ihn versteht, ja, dass wir kommunizieren können. Bei den Bienen ist es schon noch so, dass wir eine sehr mechanische Vorstellung haben, oder? Also es ist grundsätzlich, wir haben so eine Wissenschafts-, einen sehr großen Workshop damals gehabt, über 4-5 Tage Philosophen treffen Biologen während meines Studiums, war unglaublich spannend. Mhm. Die Philosophen haben gesagt, sie haben nur die Sprache. Wir Biologen haben natürlich Beweise und Statistiken und können mit Versuchen arbeiten. Sie haben die Sprache als einziges Hilfsmittel. Das war für uns Biologen sehr wichtig, weil die natürlich standhaft waren mit dieser Meinung. Und es ist ums Bewusstsein der Tiere gegangen. Und wir Biologen natürlich gekommen sind mit diversen Beweisen, wo wir nachvollziehen können, dass Tiere auch ein Bewusstsein haben, ein Empfinden haben, ein Ich, eine Ich-Erkenntnis. Gestartet hat die ganze Geschichte deswegen, warum man es den Tieren abgesprochen hat, während der ganzen Hexenverfolgungszeit der Inquisition, weil man hat Marienkäfer und Maikäfer in großen Prozessen verbrannt, weil die eben vom Teufel besessen sind und so weiter. Man hat Katzen verbrannt, man hat Hunde gevierteilt, was auch immer. Und um die Tiere eigentlich zu schützen, hat man den Tieren Bewusstsein und bewusste Handlungen abgesprochen. So, und dieses alte Bild haben wir jetzt ganz lang mit uns getragen, um das jetzt wieder durch wissenschaftliche Erkenntnisse eigentlich endlich aufzubrechen und zu sagen, ist ja nicht so. Ja, und es gibt mittlerweile einige Staaten, die eigentlich den Tieren ein Bewusstsein zusprechen, wobei man sicher evolutionsbedingte Unterschiede haben natürlich und Insekten sicher ein anderes Bewusstsein haben, als wir jetzt zum Beispiel hochentwickelte Säugetiere. Und die Insekten, also in Form jetzt der Bienen, ja durchaus das auf mehrere Lebewesen aufteilen. Da gibt es ja die Unterscheidung der Bienen, also dass man als Einzellebewesen sieht, das eben durchaus so wie ein Hund sich verhält, sage ich mal so, der aber eigentlich aus Einzelbestandteilen besteht, die ganz andere Sachen machen, also Einzeltätigkeiten verrichten. Naja, weil zum Beispiel, da gibt es diese tollen evolutionsbedingten Beispielen. Darum haben wir natürlich die Probleme, wenn Schädlinge zu uns nach Europa kommen, wo unsere Bienen sich noch nicht darauf anpassen konnten über die Millionen Jahre. Ja, wir reden ja da nicht von 20.000 Jahren oder von 100 Jahren, sondern wir müssen da schon in größeren Dimensionen rechnen. Wenn man sich jetzt Hornissen anschaut, diese Killerhornissen drüben im asiatischen Raum, und wenn die zu uns kommen, machen die bei uns dasselbe. Nur unsere Bienen verstehen das noch nicht. Die gehen einfach, in Asien gehen die zum Bienenvolk und direkt vorm Flugloch sitzen sie und beißen den Bienen den Kopf ab und fressen sie. Und dadurch wird natürlich das Bienenvolk extrem geschwächt. Dann können die einfliegen und da drinnen Rambazamba machen. Genauso wie Wespen aus dem südamerikanischen Raum, die jetzt mittlerweile schon in Italien, Frankreich, Spanien ihr Unwesen treiben. Die sitzen 20 Meter auf einem Baum oben, oberhalb von einem Bienenstock und fliegen ständig hin und holen sich die Bienen, bis das Volk geschwächt ist. Dann fliegen die in einem großen Rudel ein und zerstören das Volk und holen sich die Honigvorräte aus. Was machen die südamerikanischen Bienen oder auch die asiatischen? Die überreißen das irgendwann. Also werden schon einige zuerst getötet und dann haben sie es verstanden. Und dann fliegen die 40, 100 Bienen rund um so eine Hornisse oder auch in Wespe, je nachdem, und wärmen die auf über 45 Grad, dann denaturieren die Proteine und die Wespe oder Hornisse stirbt. Außerdem gehen Kundschafter überall herum, also fliegen herum und suchen die Völker, die Nester von denen, um dann gezielt alle dorthin zu fliegen, alle Flugbienen, und wärmen dieses Nest auf, auch wieder, dass die ganze Brut abstirbt, die Königin abstirbt. Und somit hält sich das immer Gleichgewicht. Das ist für mich schon eine Art von Bewusstsein, weil das Volk, da kann ich jetzt natürlich von Arterhaltung und Rettung des Volkes reden, aber tatsächlich muss da ein logisches Verständnis dahinter sein, dass ich diesen Schritt setze. Dass man diese Wespe als Killer bezeichnet. Ist mein Hund ein Killer, weil er auch Fleisch frisst und das auch selber jagen will, eine Maus, wenn er sie erwischt? Das ist, wir projizieren das wieder was hinein. Ja? Aus der Sicht der Wespe ist das ganz normal. Sie ernährt sich davon. Ja. Sind nicht auch wir die Killer, weil wir diese Voraussetzungen schaffen, indem wir jemanden importieren, der nicht zu unserem Biotop gehört? Vielleicht deswegen Killer, weil sie nicht nur sich reduziert auf das, dass sie genug zu fressen hat, so wie wir früher in der Steinzeit ein Mammut erlegt haben und dann, wenn es fertig war, haben wir halt das nächste uns geholt oder sonst irgendwie, sondern so wie man es heute sehen muss mit der Fleischproduktion, wir schießen zu viel ab oder wir produzieren zu viel und der Überfluss bleibt eigentlich verfault. Es ist eigentlich gar nicht nötig, so viel zu zerstören. Aber das macht es ja nur, weil wir sie in einer anderen Umgebung. Nein, das macht es ja dort auch. Nur das hält sich das Gleichgewicht, weil die Bienen dort drauf kommen. Die haben Strategien entwickelt, die sich hier wahrscheinlich mit den Jahrzehnten auch entwickeln. Mhm. Aber de facto ist es selbst nach mehr als zwei Jahrzehnten Varroamilbe in Europa so, dass es nur ganz wenige Völker gibt in Europa, die dieser Varroamilbe Einhalt gebieten können von selbst. Und die sind in abgelegenen geschützten Zonen, wo keine anderen Völker sind. Ne? Aber jetzt kann man ja sagen, diese Artenvielfalt. Ja, die Artenvielfalt. Da gibt es ja oft dann schnell auch so eine romantische Vorstellung. Warum ist es überhaupt wichtig, dass viele Arten existieren? Warum ist es nicht egal? Diese Biodiversität, von der wir sprechen. Die Biodiversität, genau. Die ist unheimlich vorteilhaft. Die ist vorteilhaft. Weil die Krankheiten natürlich sich nicht dann auf diese auf geringe Artenvielfalt spezialisiert hin eben verändern können. Ah, verstehe. Das heißt, also eine Art ist, was sich paart, das ist, die bleiben so zusammen und dann gibt es halt dann irgendeine Krankheit oder irgendeinen Spezialisten, die dann diese Art ausplündern, rauben, dann was auch immer, fertig machen, aber die nächste ist dann nicht davon betroffen, weil es eben unterteilt ist, das alles. Das ist sicher eine Möglichkeit. Die andere, die vielleicht eine romantische Variante von mir ist, wir könnten auch alle nur schwarz und grün anziehen. Aber es ist viel schöner, wenn wir viele verschiedene Und nur Hosen und Leiberl. Mhm. Aber, das war, aber es, also es ist, diese Diversität macht Leben natürlich auch lebenswerter, bereichert einfach auch. Ja? Mhm. Man sieht, viele Arten haben, wenn ich jetzt die Pflanzenwelt hernehme und mir Trocken- oder Magerrasen anschaue, die schon sehr selten geworden sind bei uns in Österreich, dann haben die ja nicht nur diese Optik, die uns anspricht mit diesen vielen verschiedenen Formen und Farben, die wir in einer Wiese finden, sondern auch sehr viele verschiedene Heilfunktionen drinnen, die tatsächlich ja alle früher genutzt wurden und heute einfach durch die Pharmaindustrie synthetisch hergestellt werden können, aber ihren Ursprung aus den Pflanzen haben. Und hätten wir nur 5 verschiedene Arten, hätten wir niemals die Diversität an Heilmitteln für unsere vielen verschiedenen Krankheiten, die wir mit uns herumtragen. Zum Beispiel. Ist nur oder ein kleiner. Oder auch ein Aspekt. Input. Ja. Ich denke gern an meine Kindheit und Jugend zurück. Ich bin ja in Gemunden aufgewachsen und kann mich an viele Schmetterlinge erinnern. Und zu dieser Zeit gab es dort am Stadtrand von Gmunden, am Moosberg, gab es eine Diversität an Futterpflanzen, die für die Reproduktion der Schmetterlinge wichtig sind. Da ernähren sich die Raupen davon, dort können sie sich verpuppen und ohne diesen Wirt, ohne diese Futterpflanze kann diese Schmetterlingsart nicht überleben. Und in den letzten Jahren ist mir einfach aufgefallen, dass es eine Armut gibt an Schmetterlingen. Wir haben viele Brennnesseln, entsprechend viele weiße Schmetterlinge fliegen herum. Aber ich vermisse Fuchsschwänze bei uns zum Beispiel in der Siedlung und es gibt eigentlich gar keinen Grund, wieso wir eigentlich nicht weiter diese Pflanzen in unseren Gärten, unsere heimischen Pflanzen in diesen Gärten haben. Da geht einfach sehr viel verloren. Wenn die Pflanze nicht da ist, ist das Tier auch nicht da. Und letztes Jahr habe ich das für mich als ein Ziel gesehen, eben wieder diese Futterpflanzen einsetzen zu lassen oder selbst einzusetzen. Genauso wie wir eben bewerben, bienenfreundliche Stauden und andere Pflanzen eben wieder in den Gärten einzuführen. Und es gibt inzwischen auch Handelskonzerne, die auch verkaufen, Discounter beispielsweise, weil die Bevölkerung den Wert der Biene erkannt hat und auch der Wildbienen. Ja, aber ich bin da immer noch bei der Geschichte, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr im Kambrium, die kambrische Artenexplosion. Ja, so what? Dann gibt es halt nicht mehr viele Schmetterlinge, nur weil wir das nicht dann schön finden, dann malen wir uns als Schmetterlinge an die weiße Wand, wenn es sein muss. Also, ja, die meisten Schmetterlinge, die meine Kinder kennen, haben eine Nadel im Rücken. Okay, ja. Aber praktisch, wir sind da sehr schnell bei diesen, Andreas, du hast es auch noch angesprochen. Also wenn jemand mehr tötet, wie er braucht, dann ist er böse praktisch. Also eine Wespe ist böse. Es ist schön, wenn es viele Arten gibt. Es gibt da ganz tolle Wespen übrigens, die auch reine Pflanzensauger sind. Ja, aber praktisch, also wir kommen da schnell in diese was Menschen als interpretieren in diese Landschaft hinein. Aber bei der Imkerei ist es ja, also es gibt sicher eben diese biologischen Gründe für Vielfalt, dass das einfach für alle Beteiligten besser ist. Aber in der Imkerei hat man ja letztlich auch den blanken Wunsch, dass man den Honig rauszieht aus der Kiste. Ja, unsere nicht. Andreas, du hast es, glaube ich, gefragt mit dem Zucker. Ja, auf das komme ich dann nachher. Was mir jetzt auch durch den Kopf geht, ist, nicht nur, weil ich ein gläubiger Mensch bin, ich glaube, das kann man auch ohne Glauben begründen. In der Schöpfung haben alle ein Recht auf Leben. Mhm. Und woher haben wir das Recht, ständig Leben zu vernichten? Und es fängt beim Kleinen an, dass wir in der Stadt, und wenn man einmal aufmerksam wird, dann kann man verrückt werden, es gibt ja eine unglaubliche Sucht, alles niederzumähen. Ja, kaum wächst das Gras ein bisschen im Frühjahr, kommt schon der Rasenmäher. Mhm. Und die Rasenmäher sind ja ein Männerspielzeug, weil es kleine Vernichtungsmaschinen sind. Ja, sie haben eine unglaubliche Anziehungskraft und schon drüber. Jetzt konkret die Frage an euch, ist es auch mit einer Bewusstseinsbildung etwa auf diesem Gebiet verbunden, dass man vielleicht in Linz ein bisschen mehr Gras einfach wachsen lässt, dass es kleine Bereiche in den Innenhöfen, die ihr erwähnt habt, dass einmal nicht überall englischer Rasen sein muss, wo alle zweimal in der Woche teilweise gemäht wird? Wir haben, glaube ich, gerade in der Stadt ein Riesenglück, dass wir mit der Chefin von den Stadtgärten, mit der Frau Diplom-Ingenieur Feitl, eine Vertreterin haben, die sehr viel Wert darauf legt, Blumenwiesen stehen zu lassen. Das heißt, sie lässt ihre Gärtner nur Teilgebiete mähen und auch Sträucher ausblühen. Wir haben leider, und da muss ich sagen, bei uns, dort wo ich wohne, haben wir, wir wohnen in einem Bereich von Linz am Froschberg, wo es auch eine Siedlung gibt, die die Außenanlagen pflegen lässt, obwohl ich finde, das sollte jeder Mieter machen. Und wir haben Mieter, die machen wirklich 2 mm jede Woche. Und dann haben wir Mieter, die machen gar nichts, die lassen es dann die Siedlung machen. Die macht dann alle paar Wochen Quadrate und Kugeln. Und ich habe einmal mit der Genossenschaft geredet, weil bei uns dürfen sie das nicht machen. Wir haben das auch hingeschrieben, bitte keine Quadrate und Kugeln. Und die haben uns dann das erklärt, die Gärtner. Sie wären gern kreativ, aber die Leute wollen das nicht. Die Leute wollen Geometrie, die wollen Ordnung. So wie im Schrebergarten, ja, so dieses Korrekte und Gerade und alles muss schön ausschauen, damit es gepflegt ist. Das ist das, was ich zuerst da erzählt habe, wir brauchen Insektenhotels und müssen die mittlerweile wieder bauen, weil unsere Gärten zusammengeräumt sind. Weil ein Garten, das erweiterte Wohnzimmer geworden ist und das ist meine, ich hab Bekannte, die sind Landschaftsarchitekten oder Landschaftsplaner und die sagen, eigentlich macht der Beruf wenig Spaß heutzutage, weil alles, was wir machen, sind Holzterrassen, ein Jacuzzi. Und dann legen wir ihnen dann noch Kirschlorbeerhecken an, weil die sind immer grün und da muss man sich wenig drum kümmern. Und dann nur einen englischen Rasen. Und dann gibt es einen Bereich, wo ein paar Blumen sind. Aber dann meistens auch fremdländische, viele Gräser, sehr viel Bambus. Das sind diese geordneten Vorstellungen der Menschen, dieser Minimalismus des Innenraums, das heißt diese nüchterne Wohnzimmeratmosphäre nach draußen in den Garten zu legen. Das ist aber nicht das Ziel von uns. Also unser Ziel ist eher, die Natur darf wild sein und muss wild sein. Und da haben wir eben das Glück, dass wir in Linz sehr viele natürliche Wiesen noch haben. Gerade die Stadtgärten schauen stark drauf, dass da sehr viel Natur stehen bleibt. Sie müssen sich halt ab und zu anhorchen lassen, es ist nicht ordentlich. Aber Gott sei Dank ist ihr das wurscht. Aber dieses ordentlich sein, das bezieht sich ja immer, dass wir die Natur kontrollieren wollen, ja, mit Staubsaugern und mit Gebläsen. Das muss Gebläse ist für mich das Schlimmste, was es mittlerweile gibt. Früher, der Besen war doch so. Die Blechdosen von Red Bull dürfen überall liegen. Ja, die Plastiksackerl dürfen überall liegen. Die schmeißen wir auch in den Fluss. Und das heißt, wir produzieren unseren eigenen Dreck, der offensichtlich weniger stört als der Dreck unter Anführungszeichen der Natur. Die Hecken werden ja auch ausgemistet, ja, alles raus, damit die Igel nicht mehr hinein können. Das heißt, ich höre das jetzt wieder heraus, mit Freude, dass das in Linz, dass es da offensichtlich, weil in Innsbruck sehe ich da wenig Umdenken, ja. Es, wie bei jedem Prozess, bedarf es außergewöhnlicher Akteure, die in die Tat gehen. Und mit allen unseren Fehlbarkeiten, wir haben auch sicherlich Fehler gemacht, aber wir haben einfach mal uns darauf eingelassen, wir haben das gemacht, haben nicht gewusst, was das eigentlich dann für einen Aufwand nach sich gezogen hat. Und ja, eine Ambition von uns ist, andere auch dazu zu bewegen, einfach mal loszulegen und das zu machen, was sie für sinnvoll halten und nicht die Verantwortung in die Politik zu verschieben oder in der Verwaltung, sondern selber zu tun. Und wenn es nur klein ist. Was ist ein außergewöhnlicher Akteur? Jemand, der nicht mehr spricht die, sondern der in wir und ich Form spricht, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Im jeglichen Rahmen, wir machen das ja auch im Bereich unserer Möglichkeiten. Wir fahren jetzt nicht nach Wien, um Lobbying zu betreiben. Wir sprechen nicht nur mit den Leuten in Privatgärten, sondern wir sprechen auch mit Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, mit den Relevanten, aber auch mit Politikerinnen und haben da eben sehr gute Erfolge. weil es uns einfach wichtig ist, alle zu erreichen und das Gute in jedem herauszukitzeln und zum Akteur zu machen. Und im Rahmen des Möglichen einen sinnvollen Schritt zu machen. Weil wir vorhin über die Wissenschaft gesprochen haben. Es gibt den Stand der Technik, dem bin ich sehr verhaftet als Architekt, als Planer, aber der Stand der Wissenschaft allgemein ist ein eingeschränkter, weil Forschungen nur sehr in kleinen abgesteckten Bereichen punktuell stattfinden. Und über das Bewusstsein der Tiere, wie wir vorhin sprachen, gibt es sehr wenige wissenschaftliche Erkenntnisse. Und insofern nehme ich den Stand der Wissenschaft da nicht allzu ernst. Mich beeindruckt beispielsweise, gestern im ORF gab es eine Sendung über unter anderem Albatrosse, die sich ein Leben lang treu sind, diese Paare. Das ist doch sehr beeindruckend, wo die sich doch nur zur Brutzeit alle 2 Jahre treffen. Ja, also da muss viel mehr da sein, als so wissenschaftlich erforscht ist und wie jetzt glauben, wissen, uns angeeignet zu haben, das irgendwie länger hält. Wir sind mittendrin in einem Wissensprozess, der nie abgeschlossen sein wird und Fehleinschätzungen begleiten unseren Lebensweg, auch in der Wissenschaft. Die Erkenntnisse sind systemimmanent fehlerhaft. Da wird noch viel auf uns zukommen und das ist ja auch das Spannende und das Motivierende und Beflügelnde, dass es viele gibt, die aus dem Grund eben, weil sie Neues erforschen wollen, neue Erkenntnisse aneignen wollen, weil sie mit dem Stand dessen, was in der Gegenwart eben erarbeitet wurde, nicht zufrieden sind, weil sie dadurch eben angeregt sind, in diese Richtung zu forschen. Und wir als eher nicht forschende Imker, die sehr viel profitieren eben von der Forschung von der Pia Aumeier, wir sind mehr Anwender und mehr Vermittler. Das ist einfach das, was wir tun können, denke ich. Und darüber hinaus sind wir seit letztem Jahr auch mit dem Probeimkerkurs in die Volkshochschule gekommen, haben dort 2 überbuchte Kurse angeboten, abgehalten, natürlich Probeimkerkurs. Das ist etwas, wo wir voll dahinter stehen können. Mit aller Fehlbarkeit mag sein, uns ist zwar nur positives Feedback gemeldet worden, aber ja, wir sind bereit, Dinge zu verändern, wenn wir was im Prozess als vielleicht nicht so zielführend erkennen, dann führen wir es nicht weiter, aber dafür ergibt sich ja immer was anderes, erstaunlicherweise. Also wenn das eine wegkommt, kommt das andere. Also beispielsweise auch bei Standorten fällt einer weg, weil er offensichtlich fürs Volk nicht gut ist, kommt ein anderer. Das kommt eigentlich meistens von selbst. Und punkto Diversität fällt mir der neue Standort der Bruckner Privatuniversität der Musik ein. Auch das Land Oberösterreich unterstützt eben manche unserer Ziele und sie werden auch Futterpflanzen auf dem Grundstück der neuen Universität pflanzen. Wo ist die jetzt? Oder? Am Auberg. Am Auberg. Mhm. Früher also am Standort des ehemaligen Schlosses Hagen. Mhm. Dort wurden bereits im Herbst mit Abstimmung mit uns eben Obstbäume gepflanzt. Artgerechte, regional richtige Obstsorten. Und hinzu kommen eben auch Futterpflanzen für Schmetterlinge und eben für Bienen sehr gute Blütenpflanzen. Es gibt wenige Bereiche in Österreich, die Österreichern vorbehalten sind, die Namen haben wie Bodingbauer, Meislinger, Hintersteiner, Pointner, Riehl. Das ist die Blasmusik, die ist ausländerfrei. Das ist das Wandern in den Bergen, kein Migrationshintergrund für mich feststellbar. Und es sind Wiener Wirtshäuser, wo nur Wiener drinnen sind. So gibt es typische, der Quell zum Beispiel, Rheindorfgasse. Wie ist es in der Imkerei? Es gibt sehr viele südländische Imker, Auch also hier in Linz? Auch in Linz, nur die gehen nicht zum Verein. Wobei ich sagen muss, das war ja mit ein Grund, was Eigenes zu machen. Vereine sind oft gern träge. Gerade was Veränderungen von liebgewordenen alten Strukturen betrifft und Obmänner, die manchmal dann nicht mitgehen wollen mit modernen Dingen, die sie einfach auch schwer tun oder die Zeichen erkennen und etwas Neues zu wagen und etwas anderes anzubieten, das war ja auch mit der Bestreben für uns. Ja. Aber die gehen nicht in Vereine. Also ich kenne sehr viele aus Bosnien, aus Kroatien, die das von ihrer Heimat mitgenommen haben, weil dort unten gibt es auch eine sehr, sehr rege, lange Tradition des Imkerns. Aber die machen das für sich. Und erreicht ihr die? Bis jetzt nicht. Also es haben zwar bei uns jetzt den Imkerkurs gemacht, die sind allerdings aus dem Irak gewesen und wollten das machen. Aber sonst erreicht man es nicht. Ich glaube nicht, dass sie wirklich nachschauen. Die bleiben dann eher unter sich. Vielleicht haben die ein eigenes Forum, wo sie sich treffen und brauchen dazu kein Internet, keine Plattform, sondern die treffen sich in ihren interkulturellen Zentren und sprechen sich dort aus. Ich kriege es halt mit, wenn ich imkerliche Zubehör in den Fachmärkten kaufe. Und dann kriege ich sie mit. Und dann denke ich mir manchmal, man kommt doch zu uns, weil die kaufen dann oft leider die Chemiekeulen. Ja. Seid ihr eigentlich ein Konkurrent zu Vereinen? Nein. Ihr seid eine Plattform. Das ist was anderes wie ein Verein. Nein, wir sind eigentlich eine OG. Das heißt, offiziell sind wir gewinnorientiert, weil sonst wären wir nach 3 Jahren der Liebhaberei bezichtigt. Weil ihr auch eben Honig verkauft. Das ist das Gewinninteresse. Wir bringen den Honig in die Gesellschaft ein, damit wir uns die Vermittlung leisten können. Ja. Würde ich mal also eher sagen. Also unser allererstes Ziel eigentlich. Wir finanzieren damit. Wir sind ja nicht, wir haben keine Förderungen angesucht. Nein. Wir finanzieren uns unsere Vermittlungstätigkeit. Genau. Aus dem Honigverkauf. Und das gewinnorientiert, damit es eben nicht der Liebhaberei, ihr wollt auch die Rechnungen, die damit verbunden sind, steuerlich geltend machen. Und da muss man einfach die Absicht haben, Geld zu verdienen. Als OG, als offene Gesellschaft ist das einfach so definiert. Ah, ja. Per Definition kann man auch gar nichts dagegen machen. Also das Und damit ist auch verbunden eine Marke. Aber wir haben natürlich auch Gewerbekunden und dadurch natürlich unsere eigenen Versicherungen. Mhm. Und das ist einfach als OG am besten gewesen. Also die Entscheidungsfindung, was für eine Gesellschaftsform wir werden, war eh keine leichte, aber es war de facto die einzig wirklich gehbare Variante. Ja, wir wären gerne auch Interessensgemeinschaft geblieben, aber. Ja, aber das darf man nicht länger. Aus steuerlichen Gründen. Wie ein Jahr oder 2 Jahre ist man dann keine IG mehr. Und seid ihr da in fremde Gebiete dann eingedrungen damit? Habt ihr da Grenzen verletzt zu bestehenden Strukturen und Pfründen? Weil uns war von Anfang an unglaublich wichtig zu sagen, wir sind keine Konkurrenten. Ah, ja. Sondern wir erweitern eigentlich das vorhandene Spektrum. Ja. Und wir erweitern es nicht nur in der Form, dass wir eigentlich angerufen werden, wenn Schwärme abgehen. Genau, der Schwarmfang. Schwarmfang, es ist unglaublich. Ich bin letztes Jahr 20 Mal angerufen worden. Häufiger als wie der Landesverband, häufiger wie der Linzer Imkerverein. Sehr oft. Also wir sind sehr präsent in der Linzer Bevölkerung. Dadurch. Aber ihr seid da eine Ergänzung oder einfach letztlich ein weiterer Verein? Nein. Menschen, an die man sich wenden kann? Verein würde ich uns eben nicht sehen. Nein. Aber ihr geht es auch zu einem Verein? Weil der Imker geht in einen Verein? Ja, wir sind auch im Imkerverein Neulichtenberg. Ah, verstehe. Okay, also, jetzt habe ich das Bild vollständig. Neulichtenberg ist das. Das ist das, wo wir das Probeimkern gelernt haben. Und das ist ein Verein, wo ich jetzt sage, da passiert viel. Mhm. Die sind sehr aktiv. Und eben die Plattform auch eben verbindet, also andockt. Mhm. Wobei wir als OG Sachen machen können, die vielleicht der Verein, weil er ja andere Statuten hat und weil er sich monatlich treffen muss und weil er halt seinen Schriftführer hat und seinen Kassier und den zweiten. Also die haben halt, Vereine haben halt so starre Strukturen oft, dass man vielleicht weniger beweglich wird in manchen Bereichen. Was bei uns zum Beispiel möglich ist, wir haben beschlossen, es gibt eine Weinkarte, da steht drinnen, wie der Wein schmeckt. Warum machen wir nicht eine Honigkarte? Und ihr seid einfach ein flinkes Viererteam. Ja. Ihr habt leichtfüßig. Leichtfüßig, ja. Genau. Ja. Wenn ich das Plakat anschaue, linzerbiene.at für Sie unterwegs. Also sehr ein Auftreten, das sehr gestaltet ist, also auch sehr, sehr zugänglich. Ihr habt ein Plakat mit einer Silhouette von Linz, Auberg, neues Linzer Rathaus, der Hafengarten. Das ist ein Gemeinschaftsgartenprojekt, ja, ist ein Urban Gardening Projekt. Ja. Und dort stehen auch Völker. Froschberg, Bergschlössl, Mariendom. Ja, es kommen nur ein paar Standorte dazu heuer. Ja, ja, ja. Ja. Zum Beispiel der Friedhof, Barbara Friedhof kommt heuer dazu. Ja. Ein schönes Projekt. Der kam auch auf uns zu. Mhm. Ja. Und da sind wir auch schon sehr gespannt. Dass man sich praktisch eine flinke Expertise auch holt und Vertrauen hat, dass man da Menschen trifft, die schnell reagieren und da sind und machen. Ja, ja. Ja. Mhm. Andreas, die Frage ist dir jetzt beantwortet mit dem Zucker. Du hast doch gesagt, das ist eigentlich eine üble Sache, dass man den Bienen den Honig nimmt. Ja, wir haben ja schon über das Bewusstsein gesprochen. Das schließen wir dann den Kreis. Wie geht es denn dem? Ich meine, was haben die Bienen davon? Da muss man ausholen und sagen, dass die Bienen, die Honigbiene, also wir sprechen ja von der Kärntner Biene, von der Carnica, weil die haben wir, in Österreich fast flächendeckend. Es gibt ein paar Gebiete im Tiroler Raum, die haben noch die klassische dunkle Honigbiene, so wie wir sie aus unserer Kindheit kennen, die ein bisschen stecher da war. Ja. Dafür ist sie resistenter gegenüber der Varroa zum Beispiel. Die gibt es noch in Schutzgebieten, denn man darf sie nicht. Und da haben wir jetzt dieses Problem dieser Arterhaltung. Die Honigbiene, also die Apis mellifera, hat Unterarten. Die Carnica, die Mellifera, die dunkle Honigbiene, dann haben wir die Backfast. Das ist auch wieder so eine Mischung. Die Rassen sind das. Das sind die Rassen, ja, oder Unterarten. Und wenn ich die, sie können sich natürlich miteinander verpaaren, kreuzen und dann kriege ich oft diese stechernden Biester. Das sind die klassischen Killerbienen in Amerika drüben, die hatten ihre eigenen Honigbienen und sind draufgekommen, in Afrika gibt es sehr potente Bienen und haben die sich geholt mit dem Ergebnis, dass diese neue Züchtung, die rauskam, einfach sehr krantig ist. Ja? Und halt sehr stechfreudig. Und dann kommt halt dieser böse Begriff der Killerbiene. Tatsächlich ist das ein menschengemachtes Produkt. Ja? Das ist einfach so, wie die Pitbull grundsätzlich in ihrer Anlage eine Grundaggressivität haben. Und ich kann am Pitbull super gut erziehen und ich kann diese Aggression herausholen. Ja? Und das ist bei den Bienen nichts anderes. So gesehen geht es diesen Bienen nicht gut, wenn man ja nur den Honig nimmt. Und das zeigen sie auch ganz deutlich, dass sie stechen. Die will auch kein Imker haben. Aber diese Carnica-Biene, die wir haben, wurde gezüchtet nicht nur auf... Also das muss man schon mittlerweile so ähnlich sehen, es ist ein Nutztier. Und es ist ähnlich wie bei der Milchkuh auf Milchertrag gezüchtet wurde oder auch bei der Kuh, die Fleisch produziert, auf diesen Fleischertrag gezüchtet wurde, so wurde bei der Honigbiene einfach über die Jahrzehnte dahingehend gezüchtet, dass sie sehr viel Leistung bringt, das heißt einen hohen Honigertrag bringt und stecharm ist und also so. Schwarmträge, ja. Und natürlich wird auf den Putztrieb geschaut. Also Völker, die gut putzen, die züchtet man weiter, weil die putzen natürlich auch befallene Brut raus und damit habe ich weniger Varroa drinnen. Also auf das legt der Züchter, der das jetzt am Belegstellen seine Königinnen begatten lässt. Dann hat man eben diese berühmten Reinzuchtköniginnen an diesen offiziellen Belegstellen. Da legt er schon Wert drauf. Aber die Biene jetzt, wenn aber sie... Die, Entschuldigung, ja, ja. Dass ich unterbrich, aber unbedingt. Die ist eben natürlich auf diese Leistung gezüchtet worden, viel Honig einzutragen oder Nektar einzutragen, der dann zu Honig wird. Das heißt, die produziert einen massiven Überschuss, den ich jetzt als Imker entnehme. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, als Imker zu arbeiten. Ich bin sehr gierig und nehme alles raus an Honig, muss natürlich ganz schnell dann zufüttern, wenn es dann in diese, wenn es in diese Leppertracht kommt, das heißt in die Zeit, wo die Trachtpflanzen für die Bienen einfach nicht mehr den Nektargehalt haben, den sie noch im Juli gehabt haben oder im Juni, je nachdem, wie die Saison ist, das Jahr ist. Oder ich gehöre zu den verantwortungsvollen Imkern und zu denen möchte ich mich zählen oder wir uns zählen, weil wir das auch so gelernt haben. Wir nehmen ihnen nur einen Teil heraus. Und natürlich füttern wir noch zusätzlich ein, wobei man sagen muss, dass das Zuckerwasser, das wir geben, und da kann ich auch wieder ein hochwertiges nehmen oder ganz ein billiges, wie ich es will. Wir sind wieder auf der hochwertigen Schiene unterwegs. Nichts anderes ist wie pure Energie. Und den Bienen geht es im Winter nur um die pure Energie. Und manche Standorte muss ich die Bienen vor dem eigenen Honig schützen, weil die haben zum Beispiel Melizidose-Honig eingetragen. Melizidose-Honig ist ein Waldtracht-Honig von einer Laus, die zwei Teile Traubenzucker, ein Teil Wasser produziert. Und der kristallisiert sehr schnell aus in der Zelle. Und die Biene kann ihn im Winter dann nicht nutzen, weil die bräuchte Wasser zum Verflüssigen des Honigs. Das sie nicht hat. Was sie nicht hat im Winter, weil sie nicht ausfliegen kann. Jetzt sitzt sie vor den vollen Waben und stirbt. Das heißt, da ist der Imker eigentlich verpflichtet, genau diese Waben herauszunehmen und ihr Blütenhonig reinzugeben. Blütenhonig reinzugeben oder wenn er es rechtzeitig macht, ja, im August zum Beispiel, wo die klassische Einfütterungszeit ist bei uns, Zuckerwasser zu geben. Was für sie dann tatsächlich verwertbare Energie im Winter ist. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch der Tauhonig der Blätter im Herbst, wenn die Blätter, bevor sie sich zurück, die ganzen Säfte zurückgezogen werden, haben sie an den Blattspitzen oft noch an Tau sitzen, sehr hohe Konzentrate, auch die Läuse saugen da drauf und da gehen auch die Bienen sehr gern nochmal hin. Und es ist halt gern auch einmal so ein Durchfalllieferant, ja, so ein Tauhonig. Und dann muss man sich vorstellen, so wie jetzt, es ist kalt, es liegt Schnee, die Bienen können nicht aufs Klo gehen. Und die halten sehr zeitlang zurück, aber ein Durchfall, ja. Möchte jetzt, glaube ich, nicht mehr sagen. Also es macht den Bienen, das ist die große Kritik, die wir immer kriegen, ja, aber es macht den Bienen eher angenehmer, über den Winter zu kommen mit Zuckerwasser, als wie mit dem Honig, den sie selber eingetragen haben. Mir fällt jetzt ein Vergleich ein, Nutztiere am Land, freilaufende Hühner. Ja, die haben alle Möglichkeiten. Sie geben die Eier ab und dafür beschützen wir sie vor dem Fuchs, weil sie haben einen Stall, wo der Fuchs nicht hinein kann. Das heißt, sie haben im Endeffekt fast nur Vorteile und wir kriegen das Ei. Das ist ein guter Imker behandelt praktisch seine Bienen so wie ein guter Bauer, der die Hühner noch freilaufen lässt. Dann passt es, dann muss man kein schlechtes Gewissen haben. Und trotzdem kann man Fehler machen, wie zum Beispiel einen Standort auswählen, der extrem Varroa belastet ist und unser Volk dahin rafft. Ja. Dann haben wir einen Fehler gemacht. Ja. Aber das war dann nicht. Und daher ist Ausbildung einfach wichtig. Heißt es aber jetzt, weil da gibt es jetzt immer mehr Bewusstsein für, vegan wird immer mehr, ich glaube, es verbreitet sich immer mehr, dass wir überhaupt keine, dass wir nichts essen sollen, was von den Tieren kommt, was wir praktisch den Tieren wegnehmen. Ja? Dass ich jetzt, wenn ich weiß, dass das von einem guten Imker kommt, den Honig tatsächlich, auch wenn ich noch so streng mit mir bin, mit gutem Gewissen essen kann. Ja, zumindest ab 2 Jahren. Also bis 2 Jahre soll man, weil es ja ein Rohprodukt ist, Rohkost ähnlich einzuschätzen ist, soll man Säuglingen und Kleinkindern keinen Honig geben, weil das Verdauen schwieriger ist. Ja, aber jetzt mal in Bezug auf das Tier, glaube ich, wie verhalten sich eigentlich die Veganer dazu? Sie lehnen es ab. Es ist ein tierisches Produkt. Und das ist aber uns so wichtig, weil viele, viele Imker leider ihre Produkte dann auch zum Teil unterm Wert verkaufen. Das allererste, was mir als Imker bewusst sein muss, ist, wenn ich Zeit und Energie und vor allem biologische Mittel verwende, also jetzt nicht nur Bekämpfungsmittel gegen die Varroa zum Beispiel, sondern auch eine Zarge aus Holz, die ich vielleicht selber gebaut habe oder die bauen habe lassen von einem ansässigen Imker oder Genossenschaft und nicht aus irgendwo hole, weil dort ist billiger. Weil ich regelmäßige Wabenkontrolle mache, weil ich jährlich die unterste Zarge wegräume und einen neuen Raum aufsetze. Das heißt, ich mache Wabenhygiene, immer wieder neue Rämchen rein. Da arbeite ich zum Beispiel mit biologischen Mittelwände und nicht mit irgendeinem Wachs. Das heißt, ich setze sehr viel Energie, auch in Form von Kosten, ein, damit es meinen Bienen gut geht. Das darf sich und muss sich im Preis des Honigs widerspiegeln. Und das muss man auch den Konsumenten mittransportieren. Und dann würden vielleicht auch Veganer einen anderen Zugang zu dem Thema bekommen. Weil das einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dieses Glas mit Honig. Und das ist es für uns. Und wenn ich dann in die Discounter gehe oder wenn ich Bekannte besuche und die haben diese Quetschstuben mit Plastik, und dann sage ich, lest bitte mal hinten, was draufsteht. Und dann steht drauf aus EU- und Nicht-EU-Ländern. Und dann erzähle ich ihnen, was für Honig da noch drinnen ist und dass der so und so behandelt ist. Und dann stelle ich mein Glas hin und sage so, jetzt habt ihr einen gescheiten Honig, wo ich euch das alles garantieren kann, dass das nicht drinnen ist. Also dieses Bewusstsein schaffen bei der Bevölkerung ist unglaublich wichtig. Für die ist Honig einfach eine Selbstverständlichkeit. Und wenn man teurer ist als wie 10 Euro das Kilo, schreien die auf. Was? Du bist aber teuer. Weil die das gewohnt sind, es ist günstig. Und ich sage dann immer dazu, ja, aber eine gute Flasche Wein, die trinkst an einem Abend aus, zu zweit, weil es ein schöner Abend ist, du genießt es. Da zahlst du zwischen 7 und 15 Euro umgeschaut und du denkst nicht drüber nach. Und Honig ist, und so soll es beim Fleisch und bei allen anderen tierischen Produkten auch sein, ein Genussmittel und sollte keine Selbstverständlichkeit werden. Also ein Fleisch ist für mich genauso. Und dann finde ich es furchtbar, wenn es Aufschrei gibt über die Pferdefleischlasagne. Das ist ja selber schuld. Um 2 Euro das Kilo kann ich kein Bio-Rind drin erwarten, das 10 Monate auf der Wiesen herumgehoppelt ist und dann vielleicht noch auf der Wiesen erlegt worden ist, damit es keinen schlimmen Transport gehabt hat. Das ist dieses Bewusstmachen, ja, genauso mit den Pflanzen, wo ich den Leuten immer sage, ihr dürft es nicht erwarten, dass wenn es ihr Stiefmütterchen oder Primal im Frühling um 30 Cent das Stück kauft, dass die gesund sind. Und das ist so, es gibt Untersuchungen europaweit, hat man bis zu 15 Spritzmittel in den Pflanzen gefunden. Und teilweise sind viele in der EU gar nicht zugelassen, damit man diesen billigen Preis machen kann. Das sind Lagerhallen voller Stiefmütterchen. Die werden niedergespritzt mit allem Möglichen, nur damit ja nichts sein kann. Weil wenn eine was hat, ist die ganze Ernte weg. Ja? Und dann sage ich, ihr müsst einfach auch einen anderen Preis dafür zahlen. Dann habt ihr einfach auch Qualität. Und das braucht eben Informationen. Und das braucht Informationen. Damit man eben sich auskennt, wofür man eigentlich ganz, das alles macht. Ganz egal, ob Blume oder Honig. Mhm. Ja. Ich hätte eine abschließende Frage. Es gibt so die Theorie, der Honig schmeckt am besten, den man als Kind kennengelernt hat, als Kind immer gegessen hat. Bei mir war es so ein Waldhonig und den finde ich auch am besten. Wie ist das bei euch? Wir haben das Gefühl, es ist und das Empfinden, dass der Honig aus der Region am besten schmeckt. Und ganz konkret bei dir, welcher schmeckt dir am besten? Das kann ich nicht sagen, aber das ist unser Honig. Also aus Ostlinz. Ich habe Vergleiche. Ich bin ein Imker. Ist halt komisch. Überall, wo ich bin, kaufe ich Honig. Ja, ja, genau. Ich auch in Berlin zum Beispiel. Ja, und, ja. Dort gibt es ja auch sehr gute interkulturelle Gärten. Ja. Tolle Projekte, tolle Menschen, von denen wir uns auch anregen haben lassen. Mhm. Also Berlin war sicher auch ein Vorbild. Mhm. Und wir haben vor allem auch ein Vorbild, wie man es nicht machen soll. Ja, die Stadt, das war sehr wichtig. War ganz wichtige warum, Erfahrung. Was, warum? Dort herrscht eine Vielfalt an Unwissen und Wissen. Und das korrespondiert natürlich nicht, das führt nicht zusammen, das eint nicht, sondern da ein Wildwuchs. Da gibt es so Guerilla-Imker. die ernsthaften Imker ziemlich stark in Bedrängnis bringt mit ihrer wildromantischen Art. Ich gebe den Bienen jetzt einen Unterschlupf und dann haben sie es schön bei mir und tralala und tun nichts. Weil sie die Natur nicht beeinflussen wollen. Ja, und auf, aufgrund dieser Dichte, die wir mittlerweile an Imkern haben in Berlin, beeinflussen sie natürlich die Imker, die sehr wohl auf das Wohl ihrer Völker schauen. Ja. Da haben sie Schwierigkeiten und die versuchen es in den Griff zu kriegen in Berlin. Ja. Katja, welcher Honig, welcher schmeckt dir am besten? Ganz? Schon der von zu Hause. Einfach deswegen, das zu ist. Zu Hause ist eben. Froschberg. Froschberg-Honig, ja. aus einem ganz einfachen Grund. Dem Herrn Wiblinger schmeckt sein Honig am besten. Hat er wieder Bienen jetzt? Er kriegt wieder welche, er kriegt ja. Er möchte es weiterhin machen, weil er möchte, er hat es selber sehr nett formuliert, das ist sein Service an der Natur, etwas zurückzugeben. Also vom Froschberg der Honig ist den. Ja, und das Wissen ist dieses, ganz kurz mache ich es jetzt und nicht mehr so lang wie vorher. Unser Geruchssinn ist einer der ältesten Sinne, den wir haben. Was? Ja. Er ist mit dem limbischen System verbunden, das ist eines der Urgehirne in unserem Körper, also in unserem Kopf. Und über den Geruchssinn nehmen wir unbewusst unsere Umgebung wahr und das schmeckt man einfach im Honig wieder. Und darum schmeckt uns der eigene Honig am besten. Ja, eben. Dort, wo wir uns befinden. Ja, schau, das ist die Erklärung. Und auch wenn man in der Kindheit einen bestimmten Honig kennenlernt und sich an den dann wieder erinnert vom Geruch her. Darum schmeckt uns zum Beispiel der Wein im Urlaub besser als wieder heim. Und das Weißbier ist in Bayern auch besser. Aber das hat aber auch das noch ist unabhängig. Das schmeckt uns in Österreich auch besser, das Weißbier. Das haben sie einfach besser drauf, die Bayern. Das haben sie da schon muss man drauf. Leider, muss man leider zugestehen. Mit Recht. Ich bin einmal wie ein Hund herumgegangen und habe wirklich an allen Gegenständen gerochen. Und es ist auch erstaunlich, wie gut unser Geruchssinn funktioniert. Wir verwenden ihn nur nicht dauernd. Das also jedes Ding auch, riecht anders und es ist eindeutig unterscheidbar. Ja. Ich mache ja Kurse, die Essenz des Honigs in der VHS. Da lasse ich die Leute tatsächlich die klassische Sensorik durchgehen und erkläre ihnen am Anfang immer gleich, ihr werdet euch schwer da beim Riechen, weil wir sind mittlerweile eine Gesellschaft, eine rein visuelle Gesellschaft geworden. Und der Geruch und der Geschmackssinn wurden zurückgesetzt. Und es ist sehr schwierig, das wieder zu erlernen. Das ist, bedeutet sehr viel Training, das alles wieder zu erschmecken. Das ist Training, ja. Das kann man. Und auch das Erriechen. Mhm. Und darum haben wir unter anderem die Honigkarte entwickelt. Wenn wir gesagt haben, schmeckt es das außer, was wir euch sagen? Mhm. Und ja, genau. Ja, das ist dann dieser Aha-Effekt. Richtig, ich schmecke das außer. Ja. Da waren aber auch Geschulte wie vom Slow Food Österreich beispielsweise oder Oberösterreich in dem Fall dabei. Der Philipp Braun war da und der war auch ganz baff, das dann rauszuschmecken. Ja. Mhm. Jeder Standort und jede Schleuderung ist anders. Ja, ja, ja. Die Linde blüht ja nur ganz kurz und die ist dann zum Beispiel in der zweiten Schleuderung plötzlich drinnen. Und in der ersten Schleuderung war gar nichts davon. Ich glaube, dass es sehr schön ist, wenn man das einmal wirklich auch schmecken und riechen kann. Ja. Andreas, dein Honig? Hast du einen? Eben, mir ist natürlich jetzt wieder so bewusst geworden, dass ich da nicht so genau bin. Ja. Und zumindest jetzt diese Plastiktuben nicht mehr kaufe. Aber ich werde jetzt genau schauen, welchen Honig ich kaufe. Ja? Ich esse gern Honig, aber... Was ich zu den Leuten immer sage, und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle Laien, wenn ihr zu einem Imker geht, kostet es einen Honig. Ja, nun na. Naja, es gibt viele, die kaufen einfach beim Imker den Honig, aber... Ach so. Der hat vielleicht zwei verschiedene Sorten. Wir bieten ja jede Schleuderung getrennt an, weil wir das Gefühl haben, es schmeckt so anders, und es ist tatsächlich so, dass es schade wäre, einen Einheitsbrei zu machen, einen Cuvée. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen jede Schleuderung für sich betrachten. Dadurch haben wir natürlich von jeder Schleuderung oft einmal ganz wenig, ja, manchmal wieder mehr. Aber das ist es uns wert, weil es ist extrem regional, saisonal, unterschiedlich und jeder hat so seinen Geschmack. Und es ist schade, wenn ein Imker einen tollen Honig hat, und du gehst nicht mehr dorthin, weil dir der eine nicht geschmeckt hat. Das kann aber nur damit zusammenhängen, weil dir der Geschmack von dieser einen Art Honig, von der Sorte nicht geschmeckt hat. Das hat nichts mit der Qualität des Honigs zu tun und auch nichts damit, wie der Imker arbeitet. Sondern einfach nur ein Rapshonig ist ein ganz herber Honig. Der Imker kann nichts dafür. Aber wenn ich es beschreibe, dann kann ich damit umgehen lernen. Ja? Und darum immer wichtig, Kosten. Ja. Katja, Bernhard, wir müssen jetzt zusammenpacken. Der Andreas fährt nach Salzburg, ich fahre nach Wien. Ja. Wie lange braucht man zum Bahnhof von da? Mit den Öffentlichen? Ja. 5 Minuten, 10 Minuten. Der Straßenbahn. Dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch bei euch. Ja, bitte. Herzlichen Dank. Gerne. Weil dadurch haben wir viel erfahren, was es einfach an Sachen zwischen den Honiggläsern gibt. Und zwischen den Bienen und Bienenständen, nämlich Wissen, Transfer, Prozesse und Menschen, die das Ganze sympathisch machen. Dankeschön. Danke. Und jetzt ins Burgenland zu einer Idee, die heißt Open Land Lab. Aber wir hören einfach gleich mehr. Wenn du dir kurz vorstellen könntest, wer du bist und was du so machst. Ja, Leopold Zücker. Ich habe einen starken technologischen Background, bin seit sehr langer Zeit in der IT unterwegs, habe im Großrechnerbereich gearbeitet, dann war ich eine Zeit lang selbstständig, habe auch Hardware, also Elektronikentwicklungen gemacht und bin jetzt seit ein paar Jahren im Management und leite im Prinzip eine Softwareentwicklungsgruppe. Leopold, Open Land Lab, vielleicht könntest du dir vorstellen, was das ist und was du da planst und was du da machen möchtest? Also ich habe vor ungefähr einem Jahr im Südburgenland in der Nähe von Oberwart in Kirchfiedisch ein Grundstück gekauft. Ja, und ich, nachdem in Wien das MetaLab, das ist ein Hackerspace in Wien, das ist so quasi mein zweites Wohnzimmer. Und das hat mich dann auf die Idee gebracht, sowas im ländlichen Raum zu machen. Einen Ackerspace praktisch, statt Hackerspace. Hackerspace, ja, könnte man auch sagen. Hackerspace. Ja. Ja, oder man könnte auch sagen Makerspace. Ja, ich will es jetzt gar nicht so sehr an dem festmachen. Ja, was ist das? Der Hackerspace des MetaLab in Wien ist ein Ort, wo sich einfach kreative Leute treffen und dort alle möglichen Projekte machen. Im Prinzip ist das fast rund um die Uhr offen. Es gibt einmal im Monat den Meta-Day, da gibt es ein Treffen, wo ein Vortrag gehalten wird. Ja, ansonsten gibt es halt sehr viele Projekte, hauptsächlich im Umfeld von Software und Elektronik. Es sind auch viele Studenten dort. Aus diesen Projekten sind auch sehr viele kleine Firmen schon entstanden. Man kann auch zum Handwerken basteln hinkommen. Ja, genau. Wenn man was löten will oder eine Leiterplatte irgendwie ätzen will, gibt es dort Leute, die das kennen können und Möglichkeiten? Ja, genau. Also da trifft man sicher Leute, die sich damit auskennen. Und es gibt halt entsprechendes Equipment auch, was fast schon zur Standardausrüstung gehört, ist ein 3D-Drucker. Ja. Es gibt auch einen Lasercutter und alle möglichen anderen Dinge, wo man halt ja was fertigen kann. Das ist jetzt das, was in Wien im MetaLab gibt und davon gibt es halt weltweit hunderte so Makerspaces. Und meine Idee ist halt, sowas Ähnliches im ländlichen Raum zu machen. Auf einem Platz, wo man praktisch das, was man in Wien macht, in der, ich glaube, Rathausstraße ist es, im Südburgenland auch Leute treffen, die an etwas basteln, wo Know-how da ist. Ja, genau. Also ich habe dort ja nicht nur einen Acker, ich habe auch ein Gebäude drauf, ein altes Bauernhaus, das ich jetzt einmal zum Teil renoviert habe. Und ich habe auch vor, da anzubauen und dann noch mehr Raum zu schaffen. Ja, die Grundidee ist halt, dort Dinge zu tun, die man nicht so einfach in der Stadt machen kann. Zum Beispiel? Zum Beispiel gibt es ein interessantes Projekt, das nennt sich Open Source Ecology. Ja. Das ist ein Projekt, wo ein Pole nach Amerika ausgewandert ist und dort nicht die akademische Karriere einschlagen wollte. Ja. Und der hat sich dann dort eine große Farm gekauft, dann hat er sich einen Traktor gekauft, dann ist ihm der Traktor kaputt geworden, Dann hat er irgendwie den teuer reparieren lassen, dann ist er wieder kaputt geworden. Und dann hat er den Ehrgeiz entwickelt und hat gesagt, so, warum soll ich nicht meinen eigenen Traktor bauen? Ja. Und das hat er dann getan und ist ihm auch gelungen. Und aus dem heraus ist dann ein größeres Projekt entstanden mit dem Ehrgeiz, die 50 wichtigsten Maschinen, die man in der Landwirtschaft braucht, ja, auf diese Art und Weise zu bauen und das Ganze unter Open Source zu stellen. Ah ja, Open Source, das bedeutet, dass man die Bauanleitungen offen zugänglich hat und dass da nicht irgendwelche Teile durch einen Patentschutz uneinsehbar sind. Genau, dass jeder die Pläne herunterladen kann aus dem Internet und das im Prinzip nachbauen kann, auch verändern kann, weiterentwickeln kann. Mhm. Das ist so die Grundidee von Open Source. Und ich bin mit Open Source halt sehr vertraut, nachdem ich in der Softwareentwicklung bin. Ja. Und dort hat Open Source ja eine sehr erfolgreiche Geschichte. Weil einfach Fehler besser gefunden werden. Das ist ein Aspekt wahrscheinlich nur. Genau, das ist ein Aspekt. Dann gibt es den Aspekt, dass halt da viele, die halt davon begeistert sind, da mitarbeiten und etwas beitragen. Und dadurch, dass es halt vollkommen offengelegt ist, gibt es zum Beispiel auch einen Sicherheitsaspekt. Ja. Keine Überraschungen, dass da irgendein Teil Sachen macht, die wir nicht kennen und nicht haben wollen. Genau, weil das würde irgendjemandem auffallen. Ja. Mhm. Gerade in Zeiten wie diesen, wo wir wissen, dass das die NSA und alle möglichen Geheimorganisationen alles mitschneiden können. Die Übertragung jetzt praktisch zu dir in Südburgenland ist jetzt mit dieser offenen Landwirtschaft, dass das ja auch eine Verbindung zu Bienen hat. Also ich bin im Prinzip ja noch ganz am Anfang, ja, und versuche mal zu schauen, was gibt es da für Nutzungsmöglichkeiten. Ja. Und da sehe ich halt die landwirtschaftlichen Möglichkeiten eigentlich sehr eingeschränkt, ja. Weil da braucht man halt immer sofort eine bestimmte Größe und steht dann in Konkurrenz mit irgendwelchen Großproduktionen. Ja. Selbst im Kleinbereich, weil ich habe mir gedacht, interessant wäre zum Beispiel etwas mit Heilkräutern zu machen. Ja. Und da ist die Situation halt auch so, dass das alles sehr kontrolliert ist und durch mehrere Labors laufen muss und dadurch wird alles sehr teuer und also selbst wenn ich jetzt das verschenken würde, dürfte ich nicht Teilkräuter einfach anbauen. Ja? Mhm. Also anbauen dürfte ich schon, aber ich dürfte es nicht vertreiben. Ja? Also selbst wenn ich es nur verschenken würde. Das haben ja die Imker ja auch immer wieder diese Fragestellung. Der gesundheitliche Aspekt von Honig oder von apitherapeutischen Anwendungen, das dürfen sie ja nicht sagen. Sie können, weil sie eben keine Pharmazeuten sind und keine Ärzte, dürfen sie nicht sagen, das hilft gegen, keine Ahnung, trockene Lippen oder Herpes oder was weiß ich auch immer. Sie können aber sagen, meine Oma hat es geholfen und ich nehme es immer gegen Kopfschmerzen oder Heiserkeit. Ah ja. Also es gibt ja schon eben ein bisschen ein Wissen, wie man solche Beschränkungen auch ein wenig umschiffen kann. Wobei ich bin ja der Meinung, die Beschränkungen haben ja durchaus ja einen Sinn. Also das rettet ja auch Leben, dass nicht jeder irgendwelche Geschichten erzählen kann, die er glaubt, dass er das ist. Ja, das sehe ich auch so. Also es hat natürlich schon seine Berechtigung, dass das auch sehr, sehr streng geprüft wird. Das stimmt. Ja. Und was wäre jetzt die Idee, wenn du die Bienen weiter einbaust in die offene genau, Landwirtschaft? Die Bienen. Also ich war jetzt einmal auf der Suche, was so an interessanten Open-Source-Projekten gibt, die halt eher geeignet sind für den ländlichen Raum und die man auch nicht so einfach in der Stadt machen kann. Mhm. Und da bin ich eher zufällig auf das Projekt Open Source Beehives gestoßen. Ja. Und da geht es eben darum, dass man versucht, dem Bienensterben näher zu kommen. Ja. Und im Prinzip sind das Bienenstöcke, wo es eben auch die Bauanleitungen kostenlos im Netz gibt zum Runterladen. Mhm. Und dann nimmt man halt diese Pläne und besorgt sich das Holz und geht an irgendeinen Platz, zum Beispiel irgendeinen Makerspace, der eine CNC-Maschine hat, mhm, und kann das dort fertigen lassen. Und die Bienenstöcke werden dann bestückt mit diversen Sensoren. Mhm. Und das Ziel wäre, über die Sensoren und die Messungen, die dann auch im Internet dargestellt werden und ausgewertet werden, dem Bienensterben näher zu kommen. Leopold, was könntest du dir vorstellen, was könntest du von den Imkern dafür brauchen? Also ich bin jetzt ganz am Anfang und ich bin jetzt einmal dabei zu schauen, was gibt es jetzt überhaupt für Imker, möglichst in der Nähe von mir. Ja. Und nachdem ich ja keine Ahnung habe von Imkerei, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, gehe ich schon davon aus, dass es gut ist, wenn man da jemanden hat, der sich wirklich damit auskennt und der das dann auch betreut, weil es ist ja auch nicht damit getan, dass man das dort aufstellt und über die Messungen beobachtet. Ich habe mit dem Tristan Copley-Smith vom Open Beehive Project einen Interviewtermin vereinbart und da werden wir darüber reden, was dieser Open Source Beehives eigentlich im Hintergrund für Konzept hat. Das klingt gut, ja. Ja. Was mich interessiert, ja, wäre vor allem von Seiten der Imker einen Input zu bekommen, was die glauben, was sinnvoll wäre zu messen. Weil es geht ja nicht darum, dass man da irgendwas jetzt technisch baut, da einfach irgendwelche Messungen macht, sondern ich denke mir halt, dass die Imker ja zumindest auch schon einen gewissen Verdacht haben, warum jetzt die Bienen sterben und was da so passiert. Und da wäre es halt auch gut zu erfahren, was das Interesse der Imker wäre. Danke, Leopold Zücker, für das Gespräch. Okay, schönen Tag noch. Ja, und genau diese Frage von Leopold Zücker habe ich im Online-Forum von Bienen aktuell gestellt. Ich mache einen Link dorthin zu den Shownotes. Die Frage war, welche Daten könnte man eigentlich aufnehmen in einem Bienenstock? Das sind ja die Daten, die ein guter Imker selbst einerseits intuitiv merkt, andererseits durch Sensoren, ja, aufnimmt. Und genau zu diesem Thema Sensoren gibt es in Amerika ein Projekt Open Beehives, wo man die Forschung an diesen Sensoren auslagert an eine Community, die über die ganze Welt verteilt ist. Und ich spreche jetzt mit Tristan Copley-Smith in Denver, Colorado, der uns darüber erzählt. Bienengespräch, dritter Teil. Noch ein Hinweis, das Ganze ist jetzt auf Englisch. Wer aber Englisch nicht so gut kann, springt jetzt bitte einfach aufs nächste Kapitel. Dort hört ihr genau das, was die anderen, die nicht springen, hören, übersetzt. Also Englischsprechende dranbleiben, Deutschsprechende einfach ein Kapitel weiterhüpfen. Macht das mal im Radio. Das ist die Stärke von Podcasts. Hi, Lothar, it's Tristan. Hi, Tristan. Tell me about the Open Beehives project. You are a member of the team. Sure. Some colleagues and I got together in about 2013, and we have been working in this development space known as open source hardware. Mm-hmm. Like open source being this idea that originated in software where you don't use legal protections like patents in order to protect your code. You share it with people and you kind of encourage development of software openly without limitations. So open source hardware takes that same concept and applies it to physical stuff, like either physical computing hardware or basically anything you can produce and manufacture or assemble. So we kind of took the open source hardware concept and we saw that there was this kind of global crisis with the decline of honeybees around the world in industrialized countries, which is known as colony collapse disorder. But we've since kind of realized that it's a very complicated mishmash of problems and probably not just a single cause. Yeah. So we basically kind of set about, first off, developing beehives, which you could download from our website. You could take that file and you can plug it into something called a CNC router. Yeah. The CNC router is essentially just an automated cutting machine. Yeah. So if you put a plywood sheet under this machine, you put it, install the design and you press play, it will cut out these shapes and these pieces out of the plywood, which you can, after it's finished, assemble into a beehive. And we've got two designs. One is called the Colorado Top Bar. The other is called the Barcelona Ware. And yeah, that's essentially it. And we kind of, we've built this community and iterated these designs. We're now on version 6.2 of the top bar and version 2. Something of the Ware. So we kind of encourage people to kind of give us their input and advice. And even they can take the files and change them if they want. They can download the files and make them and even sell them if they want. There's no limitations on what people can do with these designs. Yeah. So that's the base level of the Beehive. On top of that, we use a crowdfunding campaign called Indiegogo last March, and we successfully raised $63,000 to develop basically a sensor board that you could put inside the Beehive and monitor health indicating factors like humidity, temperature. We've also got an audio sensor we're putting in that can monitor frequencies and detect the mood of the colony. Mm-hmm. And we're also developing a infrared sensor that can basically give you an indication of how many bees are going in and out of the hive. Mm-hmm. So the sensor board can connect your beehive to the internet and push all of that data onto a platform called the Smart Citizen platform, where the data can be accessed by anybody from a data scientist to just a curious gardener to draw conclusions into what might be causing problems with bees. So that's essentially, that's the short and narrow of it. Yeah. We haven't actually released these sensors yet. They're under development right at the moment in Barcelona, Spain, with our collaborators over there. So Tristan, what's your impression? Are citizens interested in this kind of citizen participation? Oh, yes. That's one of the things that has been really like one of the major driving forces behind the project and behind our continued kind of development of it is the interest has been shown by so many people. Yeah. Well, for example, yesterday we did a community hangout where about 6 or 7 of the members of our forum who we've been kind of talking with regularly. And we'd encourage any of your listeners, if they're interested, to come and join our forum, which you can find via our website, which is opensourcebeehives.net. Yeah. We had a community hangout with them, so we did a video chat and we were kind of throwing around ideas. And there's another collaborator of ours who's developing something separate, which is called Hive Life, which is essentially an app, like a mobile app that you can use to manually input observations you make about your hive. And then it kind of uploads that data onto their platform. And so we're figuring out a way we can integrate with their manual data input so that we can have users upload, you know, data that would be really difficult for sensors to maybe to detect. So we can get an algorithm going that basically monitors changes in data from the hive and say something like the temperature went really high, or all of a sudden the bees started making very erratic sounds that were detected by the audio sensor. You could get a message that says, okay, there's something up with your hive. Go and check it physically, and then you go out and you check it, and you could use the Hive Life application to manually input more detailed information. Yeah, because it's open source, it means that you don't keep your data in your premises only, you share it. Yeah, it depends a lot on your motivation, right? So if your motivation is to make loads of money and to kind of like capitalize upon your creation for the benefit of you, then you are more likely to kind of put out intellectual property restrictions or patents on your technology. But the goal of our project is to essentially create an alternative to the standard way of researching bees. And one of the problems with the standard research of bees is that it's very much compromised by big corporate money, so special interests. Like, for example, Monsanto recently purchased in 2001 a research institute on bees called Biologics, which at the time was the largest institute in the world. So now, you know, that institute is owned by a company that's producing chemicals that many people think are responsible, at least to an extent, for the decline of honeybees. So it's like these centralized research institutes are being compromised. So what can we do about that? Our idea is essentially to decentralize the study of bees by supplying citizens with relatively innovative but cheap and accessible tools where they can all participate in studying bees and generate more neutral data. And what about the future? What's going to come? What can we expect? Well, we're kind of taking things one step at a time. We're basically just looking to try and get our first iteration of the sensors out this spring. But because it's a collaborative project and so many people are involved all over the world, it's difficult to predict exactly when it'll be ready. But we're on target to have something ready, I think, by this spring. Yeah, and is there also a possibility for Austrians, for Germans, for Europeans to participate in your community data project? Oh, definitely. Yeah, I mean, first of all, it's great to just kind of start practicing beekeeping if you're thinking about doing it. I just started last season and it's been a very rewarding experience. Yeah. And our hives are top bar style, which kind of embraces this more naturalistic form of beekeeping. One of the nice things about top bar beekeeping, which is what both of our hives are, it limits the colony's exposure to foreign substances like industrial plastics or waxes that often are used to make the foundation comb. Mm-hmm. So with top bar beekeeping, the bees build all their own comb, which takes a bit longer, but it limits stress factors on the bees. Yeah. So if you're thinking about top bar beekeeping, you might want to look into our designs on our website, which you can download for free. You just need to kind of find where you can get it made. I mean, we're looking at potentially in the future expanding our, you know, building partnerships with workshops that are more local to Europe. So we just have it made relatively locally. Yeah. But yeah, I mean, definitely lots of ways for anyone to get involved. You know, Europeans or Americans or Malaysians or Australians, we've got people from all over the world in our forum kind of sharing resources and coming to our community hangouts. So if you have any skills in software or hardware development, or if you're a designer in terms of like a product designer, or you understand how to use computer-aided design, we'd love to see you in our forum. Just introduce yourself and tell us how you'd like to kind of plug into what we're doing. And there's lots of opportunities to help the project kind of develop. Okay, wonderful. Thanks, Tristan. Thank you very much. Great. Thanks, Lothar. Okay. Yep. Thank you very much. Have a good day. You too. Bye-bye. Ja, und das waren die 10. Bienengespräche. In der nächsten Folge, die Mitte März erscheint, geht's um das Wetter. Ja, und auch um die Phänologie. Das ist ja offenbar das, dass man den Sträuchern und Blumen zuschaut, wie sie im Jahreslauf sich entwickeln. Und dann kann man ungefähr abschätzen, wie die Wetterlage ist, das Klima in diesem Jahr schon fortgeschritten ist. Also Wetter und die Bedeutung für die Imkerei in den Bienengesprächen Nummer 11. Eine kleine Sache hätte ich noch. Die Bienengespräche sind ja kostenlos. Das ist auch gut so und es soll so bleiben. Es soll auch niemand diese Bienengespräche finanzieren, denn immer, wo Geld dabei ist, da gibt's Interessen. Und gerade bei den Bienen ist das auch gut so, dass keine finanziellen Interessen hier in diesen Bienengesprächen drinnen stecken. Das erhält mich frei, froh und euch, ihr kriegt die besten Informationen, die kein Marschall haben. Was mir aber helfen würde, wäre schon eine Sache, da habe ich die ÖBB gefragt, ob sie eine Netzkarte sponsern, den Bienengesprächen, damit wir herumkommen mit der Eisenbahn, weil ich würde nämlich schon recht gerne eigentlich mehr ins Land hinausfahren und mit euch draußen reden. Das war bei der Linzer Biene schon ganz schön, aber das kostet mich dann wirklich 60 Euro für die Fahrkarte hin und retour. Und die ÖBB sagt, leider nein, eine Netzkarte sponsern, das machen sie grundsätzlich nicht, aber man denkt viel anders, wenn man eine Netzkarte in der Tasche hat. Wenn ihr Lust habt, dann könntet ihr mir helfen, die zu finanzieren. Auf der Homepage von den Bienengesprächen bienenpodcast.at seht ihr ganz einfach meine Kontonummer. Und wenn ihr eine Netzkarte sponsern wollt, mithelfen, sie zu sponsern, ich verwende das Geld nur dafür. Und wenn es nicht so viel wird, dass sich eine Netzkarte ausgeht, dann einfach für die nächsten Fahrkarten. Das würde mir helfen, weil das kostet wirklich Geld, wie gesagt, und vielleicht macht euch das Freude, auch hier ein bisschen unterstützend mitzuwirken. Alle Informationen, auch die Shownotes zu dieser Sendung auf www.bienenpodcast.at. Ja, das waren die Bienengespräche und wer jetzt noch dranbleibt, hört die deutschsprachige Übersetzung über dem Gespräch mit Tristan Copley-Smith aus Denver, Colorado. Aber Lothar Bodingbauer verabschiedet sich schon jetzt. Hi, Lothar, it's Tristan. Hi, Tristan. Tell me about the Tristan, Open am besten ist, erzählst du einfach mal über das Open Beehive Project. Du bist ja ein Mitglied des Teams. Einige Kollegen von mir, sagt Tristan, haben sich 2013 getroffen. Wir haben so in diesem Gebiet Open Source Hardware Gebiet gearbeitet. Das geht auf die Open Source Bewegung zurück in der Software-Branche, wo man offen entwickelt und das, was man macht, nicht durch Patente schützt. Die Open Source Hardware jetzt macht das mit Geräten und auch mit Gegenständen. Wir haben also dieses Konzept der Open Source genommen und angewendet jetzt auf Bienen, weil wir eben bemerkt haben, dass es dieses Bienensterben gibt. Wir nennen das in Amerika eben die Colony Collapse Disorder, wo eben ganze Völker kollabieren. Und es gibt ein kompliziertes Mischmasch an Ursachen. Wahrscheinlich gibt es nicht einen einzelnen Grund. Yeah. So, we basically kind of set about first off developing beehives. Und da haben wir einfach begonnen, Bienenstöcke zu entwickeln, die man sich als File runterladen kann von unserer Website. Und man füttert eine CNC-Maschine damit, drückt auf Start und die Stücke werden aus Sperrholz, das man mitbringt, ausgesägt und man baut sich einen Bienenstock zusammen. Man kann also mitmachen. Wir haben zwei Designs, das Colorado Top Bar Design und das Barcelona Worry Design. Und das wird so Schritt für Schritt weiterentwickelt und verbessert. Wir haben jetzt Version 6.2 von der Colorado Top Bar Hive. Und wir haben die Version 2 von der Varé-Beute. Die Community macht das, verbessert das, gibt Ratschläge und die Files können geändert werden, heruntergeladen, verkauft werden, was auch immer, es gibt keine Beschränkungen. Dann geht es auch um ein Finanzierungsmodell, also Leute zahlen einen geringen Beitrag und machen mit aus der Community. $63,000 haben wir im vorigen März dadurch gewonnen und wir entwickeln gerade ein Sensorboard, also viele Sensoren im Bienenstock, die Daten aufzeichnen und zwar die Rückschlüsse auf die Gesundheit geben, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Schall, die Frequenz, die Stimmung also in der Kolonie. Infrarotsensoren dazu sagen dir dann, wie viele Bienen rein und raus fliegen und das Ganze wird ans Internet angehängt, auf die Smart Citizen Plattform übertragen und dort können diese Daten von allen gelesen werden, von Wissenschaftlern, aber auch von interessierten Gärtnern und jeder kann seine Schlüsse daraus ziehen. Diese Sensoren werden jetzt gerade in Barcelona entwickelt und hoffentlich im Frühling fertig. So Tristan, what's your impression? Was ist dein Eindruck, Tristan? Interessieren sich die Leute dafür, interested die Bürger? In this kind of citizen participation? Oh yes, that's one of the things that has been really like. Aber ja, sagt Tristan, das ist ein wichtiger Antrieb für unsere Arbeit. Die Leute sind wirklich interessiert. Gestern haben wir ein Community-Treffen gehabt im Netz. 6 bis 7 Mitglieder von unserem Forum waren dabei und eben die Leute aus dem Web, die mit ihnen geredet haben. Man kann das Ganze erreichen im opensourcebeehives.net Projekt. opensourcebeehives.net. Und da können natürlich auch die Hörer vom Bienenpodcast mitmachen. Wir entwickeln dann auch noch etwas, das heißt Hive Life. Das ist eine App, eine fürs Mobiltelefon. Man kann hier händisch Beobachtungen eingeben. Man lädt die Daten dann rauf ins Netz und wir können das zusammenführen mit Sensordaten, weil oft man nicht wirklich fassen kann, was genau im Bienenstock abläuft. Aber man kriegt dann eine Information, bei deinem Bienenstock ist etwas komisch, irgendwelche Daten, die etwas vermuten lassen. Schau doch mal nach bei deinem Bienenstock. Zum Beispiel die Temperatur wird jetzt gerade richtig hoch oder die Bienen machen jetzt gerade einen komischen Klang, eine komische Geräusche. Schau doch jetzt einmal hin, besser zu deinem Bienenstock. Application to manually input more detailed information. Ja, yeah, because it's open source. Und weil es open source ist, heißt das, dass die Daten eben nicht versteckt only werden. You share it. Sie werden geteilt. Ja, yeah, it depends a lot on your motivation. Ja, es kommt auf die Motivation drauf an. Wenn man viel Geld verdienen möchte, sagt Tristan, wenn man Geld zu seinem eigenen Vorteil verdienen möchte, dann wird man sein geistiges Eigentum auch schützen und patentieren. Aber das Ziel von unserem Projekt ist, eine Alternative zu entwickeln, Forschung zu fördern, denn die großen Firmen haben da oft die Hand drauf. Wir möchten also eine Alternative haben oder entwickeln zur Standardmethode, Bienen zu beforschen, weil diese Standardmethode eben durch viel Geld von großen Firmen kompromittiert wird. 2001 hat Monsanto ein wissenschaftliches Institut gekauft, Biologics, die Forschung machen über Bienen und die machen jetzt selbst Forschung über Bienen, aber Monsanto ist eben auch eine Firma, die Chemikalien herstellt, von denen viele Leute vermuten, dass sie für den Tod von Bienen verantwortlich sind. Also es geht ums Dezentralisieren, die Bürger sollen mit innovativen und billigen und zugänglichen Werkzeugen versorgt werden, mit Sensoren, um verletzliche Daten zu produzieren. Wie geht's weiter? Also einen Schritt nach dem anderen. Wir wollen jetzt einmal die erste Version unserer Sensoren herausbringen im Frühling, aber eben weil viele Leute beteiligt sind, über die ganze Welt verstreut, da kann man das nicht ganz genau sagen, wann es sein wird, aber wir hoffen, dass es bis zum Frühling rauskommt. Ist there also a possibility for Austrians, for Germans, können Österreicher oder Europäer oder deutsche mitmachen für diesen Project? Datenprojekt? Ja, jetzt einmal ist es einfach so, durch die Imkerei selbst, dass ich selbst habe vor einiges Jahr angefangen, sagt Tristan, ich habe eine Top-Bar-Hive, also diese Hives, die mit Naturwaben bauen und da geht es darum, dass es eben keine chemischen Substanzen gibt, die im Wachs drinnen sind und das reduziert gleich einmal den Stress auf die Bienen. Wer sich also dafür interessiert, sollte am besten einfach auf die Website und schauen, die Daten sind da für diese Bienenstöcke, die man sich ausschneiden lassen kann. Wir wollen das auch in Zukunft machen an europäischen Workshops, also in Werkstätten, dass man eben das dort ausschneiden lassen kann. Im Forum sind jetzt schon alle dabei und auch eingeladen mitzumachen, Leute aus Malaysia, Australien, hier ist wirklich jetzt schon viel los in diesen Hangouts. Wer programmieren kann, wer sich mit Produktdesign auskennt, mit iterierten Design, also Design, das sich schrittweise verbessert, das wäre fein, wenn sich die Leute auch beteiligen würden und dazu sind sie eingeladen, in diesen Hangouts mitzumachen. Stellt euch einfach vor, sagt Tristan, hängt euch rein und helft mit, das Projekt zu entwickeln. We'd love to see you in our forum. Just introduce yourself. And tell us how you'd like to kind of plug into what we're doing. And there's lots of opportunities to. Es gibt also viele kind of develop. Möglichkeiten mitzumachen. Okay. Ja, danke, Tristan. Wonderful. Thanks, Tristan. Thank you very much. Great. Thanks, Lothar. Okay. Yeah. Thank you very much. Have a good day. You bye too. Bye. Bye. Und noch einmal die Adresse opensourcebeehives.net. Auch in den Shownotes werde ich das verlinken. So, das war's. Bienengespräche Nummer 10. Deckel zu. Tschüss. Thank you.